3 Stunden Deadline? Ja, ich sollte um 6 wieder daheim sein. Ja, ich auch. Mhm. Dann Vollgas. Schneller reden als sonst. Und weniger sagen. Genau. Und am besten keine Meinung haben. Keine Meinung haben. Was du weißt, wie es läuft. Grüß Gott, grüß Gott. Herzlich willkommen zum Stammtisch Nummer 15. Heute mit einer Premiere, nämlich alle Stammtischer live vor Ort an einem Tisch. Juhu. Bei herrlichstem Kaiserwetter in München. Auf dem Balkon von Joes Firma. Und mit Gast, dem Wastel nämlich. Guten Tag. Hallo. Grüß dich. Servus. Ja, der Wastel hat sich empfohlen als Gast. Zwar heute nicht mit dem, wie er sich empfohlen hat, nämlich mit einem Bier, das wird aber ein anderes Mal zur Verkostung bereitstehen. Das wird nachgereicht, ja. Genau. Freuen wir uns. Aber der Kai, der hatte dieses Wochenende Zeit, sich mal den Bierkulinarien der Stadt zu widmen. Und sehr schön. Ja. Uns was mitgebracht. Ja, nachdem wir das letzte Mal ja schon über die beendete Bier-Diaspora gesprochen haben, wollte ich erst Bier aus Limburg mitbringen, habe es dann aber zeitlich nicht geschafft und habe dann gesagt, okay, wo kann ich in München mal ein bisschen ausgewähltes Bier bekommen? Dann war ich gestern Vormittag in der Getränkeoase und habe uns mal diverseste IPAs mitgebracht, weil ich großer Fan von IPAs bin in letzter Zeit. Ich habe das jetzt ein paar Mal getrunken. Wir haben also 4 verschiedene Sorten da. Ich würde einfach erstmal zu dem ersten was erzählen. Was wir jetzt testen, also ich denke, das erste, was wir heute antesten, ist von der Brauerei Braukunstkeller im Odenwald. Da hatte ich schon mal im Internet etwas drüber gelesen. Im Odenwald? Im Odenwald. Aus Hessen? Genau. Ich habe ja gesagt, wenn, muss ich auch mal was aus der Heimat mitbringen, auch wenn ich es hier vor Ort gekauft habe. Das macht ja nicht. Das ist also ein Indian Pale Ale, ein IPA nach kalifornischer Art mit den typischen Hopfensorten Cascade, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Sentinel, keine Ahnung, and Chinook. Wie würdest du das aussprechen, was du? Centennial. Centennial, okay. Satanical. Schwarzer Hopfen. Hat 66 Ivo, Bittereinheit und 6,1%. Ich würde sagen, wir machen es mal auf. Mach mal auf. Wir werden alle Biere, die wir heute konsumieren, brüderlich teilen. Gemeinschaftlich verkosten. Und dann mal abschließend ein Statement abgeben. Hier kurze Warnung vorab, mir ist aufgefallen, nachdem ich es gekauft habe, dass das zum 4.10. abgelaufen ist. Ne? Ja, das passiert hier öfter mal, gerade bei solchen Bieren. Das kann schon mal passieren. Aber das macht nichts, weil die sind ja recht stark. Das, ich denke, das ist nicht schlecht oder so. Ja. Das hält. Ist eigentlich auch für jeden nur ein Schluck, mehr oder weniger bei 0,33. Ja. Tief Malzfarben, würde ich sagen, oder? So ein Schluck. Fast schokoladig. Mhm. Ist vom Bruch. Riechen tut's gut, finde ich. Sehr fruchtig, gell? Mhm. Ja, probieren wir mal, oder? Oder Prost erstmal. Prost, ja. Wenn wir schon mal zusammensitzen wohl. Aber ist sehr bitter. Mhm. Also bedeutend bitterer, als es riecht. Wollte ich jetzt auch sagen, ja. Es riecht nämlich echt. Ich rieche noch gar nichts, ich rieche nur den Schaum. Aber es schmeckt sehr bitter. Hätte ich jetzt mehr Frucht, Zitrus mehr erwartet. Mhm. Mhm, aber nicht so viel. Wie viel IBUs hat das? 66. Mhm. 66. Hier steht noch natürlich gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Okay, nicht filtriert, nicht pasteurisiert, nicht stabilisiert, just craft beer. Kalt und dunkel lagern. Ja, kann man schon trinken. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das überschrittene Haltbarkeitsdatum irgendwie einen Einfluss hatte auf den Geschmack. Das ist ja noch nicht so weit überschritten. Ich denke, es ist ja auch Mindesthaltbarkeit. Aber man eben... Ich hatte das ja jetzt die letzten 24 Stunden in der Kühlung. Aber es ist schon übelst bitter. Naja, es geht schon noch bitterer. Aber wäre jetzt auch keins, wo ich jetzt 8 bis 10 am Abend irgendwie trinken würde. Eher nicht. Sollte man, glaube ich, auch nicht. Ja gut, also von der Umdrehung hin ja auch nicht, aber auch vom Geschmack. Ja. Kriegst auch echt einen Schädel, glaube ich. Kai, kannst du mal ein Foto von den ganzen Bierflaschen machen, damit unsere Hörer das auch mal auf der Website... Habe ich schon getan. Aber hervorragend. Zur Sicherheit machen wir nochmal von den Einzelbieren eins. Jawohl. Für unsere Biergalerie. Zack. Nee, also ich hatte über den Brauer schon mal was gelesen gehabt im Internet. Ist wohl, wenn ich das richtig zusammenkriege, irgendwie auch ein Absolvent von der Weihenstephan-Universität. Und braut er jetzt vor sich hin, hat er noch ein paar andere Biere im Angebot. Braut er vor sich hin. Ja, naja, ist wohl relativ erfolgreich, ja. Weil das ist jetzt das einzige Bier. Wir haben ja nachher noch drei andere. Zwei davon kommen noch hier aus Bayern. Eins kommt aus Schottland. Und das war jetzt eben aus Hessen. Aus Schottland? Aus Schottland. Der Punk Brewdog, Punk IPA. Naja. Nee, aber es schmeckt nicht so schlecht, finde ich. Kann man schon trinken. Aber es steht Grapefruit drauf. Sollte es schmecken, die habe ich jetzt noch gar nicht erkannt. Das ist du wahrscheinlich die Schale. Wenn du so Grapefruit-Schale isst, das Bittere. Da kannst du recht haben. Ja, also der Fruchtgeschmack kommt ganz eindeutig zu kurz für ein IPA, finde ich. Ja. Na gut. Aber vielleicht muss man das mit Joghurt mischen. Fürs Müsli, ja. Mhm. Könnte Spaß am Morgen bringen. Backs auf die Smacks und das aufs Müsli. Das aufs Müsli, ja. Würde ich das weitere Backs vorziehen. Auf die Smacks kann ich aber auch noch nicht. Ich glaube, wir haben schon einen Sendungstitel nach nicht mal 5 Minuten. Ich glaube auch. Aber Backs auf die Smacks, ich glaube, das gibt Kotzeritis. Ja. Hast du schon mal getestet, Russell? Nein. Meine Kollegin isst ja immer Müsli mit Orangensaft. Hast du das schon mal probiert? Nee. Das ist früher aber auf diesen ganzen Cornflakes-Dingern und so draufgestanden, dass man es entweder mit Milch oder mit Saft. Also ich habe mich da immer gewundert, wer denn die Dinger mit Saft. Das ist ziemlich lecker. Ich habe das auch mal probiert. Ja? Ja. Hm. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Kommt wahrscheinlich aufs Müsli drauf an. Also mit Schokomüsli. Nein, so ein, weißt schon, halt so richtiges Vollkornmüsli. Ja, genau. Wie heißt das? Lecker, lecker, lecker, lecker. Wie heißt das Müsli da? Seidebacher. Seidebacher. Müsli. Lecker, lecker, lecker, lecker. Die Schwaben. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Themoriken. Ja, mach doch. Der Kai ist nach München gekommen und an diesem Wochenende ist er übrigens auch Bits und So 400, richtig, unser aller Vorbild-Podcast. Und die hatten das Problem, dass, Bits und So 400 heißt, die mieten sich in den Karl-Orff-Saal im Gasteig. Ach was. Machen das Ding voll und. Ist ja verrückt. Machen da eben einen Live-Podcast. Ja, vielleicht solltest du kurz erklären für die Hörer, die Bits und So vielleicht nicht kennen. Werden nicht so viele sein, aber um was es da geht, ja. Genau, Bits und So ist ein Tech-Podcast. Ich denke, einer der ersten, die es überhaupt in Deutschland gab. Mhm. Und die reden im Grunde genommen hauptsächlich über Apple-Produkte und alles irgendwie damit. Was damit sich so rum. Genau. Auf jeden Fall, die sind eben schon in der 400. Folge. 8 Jahre sind die jetzt am Start, ja. Genau. Verrückt. Machen das eben live und tatsächlich kommen aus ganz Deutschland die Gäste. Ich glaube sogar aus Österreich, der Schweiz, teilweise auch woanders her, ja. Genau. Und fahren natürlich, oder wollten, mit der Bahn fahren. Blöd an diesem Wochenende. Genau, und an diesem Wochenende ist das nämlich besonders blöd, weil die Lokführer streiken. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer hat zum Streik aufgerufen und der Kai schüttelt den Kopf. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, gut, ich war davon jetzt nicht betroffen, weil ich immer mit dem Auto fahre. Aber ich, gut, mir verfolgt das ja so in den Medien und irgendwie, ich höre morgens immer auf dem Weg zur Arbeit, höre ich immer in Hessen gibt es HR-Info. Das ist so ein reiner Nachrichtensender, finde ich morgens immer ganz interessant. Kriegst du kurz einen Abriss über den Tag. Themen werden teilweise ein bisschen stärker thematisiert als nur in der kurzen Nachrichten-Sendung. Mhm. Und da war jetzt irgendwie die letzten Tage jeden Morgen fast so ein Interview mit dem Wieselski, heißt der, gell? Wieselski, ja. Der Chef von der GDL. Mhm. Und das ist ein so dermaßen unsympath, das ist unglaublich. Ja. Also ich habe prinzipiell nichts gegen Gewerkschaft und ich habe auch nichts gegen Streik, wenn man da was für die Gewerkschaft durchsetzen will. Aber das, was die Herren da jetzt momentan und Damen oder eben dieser Wieselski da durchsetzt, das ist, oder durchboxen will, das ist meiner Meinung nach nur eine Selbstbeweihräucherung. Mhm. Ja. Also es hat nichts mehr mit einem, für mich persönlich nichts mehr mit einem normalen Verhalten von der Gewerkschaft, mit einem Streikverhalten zu tun, weil er es meiner Meinung nach nur darauf abzielt, selbst mehr Macht zu bekommen. Ja. Weil die Konditionen, die jetzt ja die Bahn dann da genehmigt hatten oder als Vorschlag gemacht, das waren, glaube ich, 5% mehr Gehalt über die nächsten 3 Jahre, sollen 200 neue Stellen geschaffen werden für Lokführer, also es kam schon dem eigentlich, was sie fordern, sehr nah. Und das Einzige, was sie nicht praktisch zugestanden hat, die Bahn, ist eben dass die GDL das komplette Bordpersonal berücksichtigt. Und ich finde das irgendwie ein bisschen unverantwortungslos, ja. Wenn du siehst, dass jetzt hier die Ferienzeit losgeht und auch hier in München die S-Bahnen fahren nur sehr sporadisch, ja. Also was das für ein Impact, wie man so schön sagt, hat, ist schon, schon enorm. Und ich weiß nicht, ob das würde mich halt mal interessieren, wie ihr das seht, ob ihr das noch für gerechtfertigt haltet, dass ihr sagt, hey, okay, das ist, was die da fordern, das ist okay, da muss man auch mal streiken, oder sagt ihr auch, das geht jetzt nur mal zu weit? Mhm. Weil das, so ist mein Empfinden, dass es einfach zu weit geht. Wenn ich sehe, wie andere Berufsgruppen unterrepräsentiert sind und auch schlechte Bedingungen haben, was weiß ich, Krankenschwestern, Pädagogen, Kindergärtnerinnen und so weiter, dann diese GDL, die meiner Meinung nach haben die Lokführer schon eine sehr, sehr gute Berufskondition oder Jobkondition, was die Bezahlung betrifft, was die Arbeitszeit betrifft, ja. Also um das Ganze mal zu unterfüttern, ich weiß nicht, ob ihr euch da direkt das angeschaut habt, ich habe mal versucht, das rauszufinden. Bei der Deutschen Bahn verdienst du zwischen 2.500 und 3.400 Euro brutto im Monat ohne Zulagen. Mhm. Und die Zulagen kriegst du aber wahrscheinlich durch Wochenende und Schichtarbeit. Wochenenddienst. Dem gegenübergestellt ist zum Beispiel, dass du Lokführer werden kannst mit einem einfachen Hauptschulabschluss. Das heißt, du hast also keine Schul- und Studienjahre davor, die du dann in irgendeiner Art und Weise mit einrechnen solltest oder könntest. Genau. Das heißt, der durchschnittliche Verdienst der deutschen Arbeitnehmer liegt bei 3.449 Euro brutto im Monat. Das heißt, die Lokführer sind, was den Durchschnitt der deutschen Bevölkerung betrifft, unterhalb dem Durchschnittslevel, was die Bezahlung betrifft. Ohne Zuschläge. Heißt aber wahrscheinlich, im Mittel werden die schon mit, schätze ich mal, mit 4.000 Euro im Monat nach Hause gehen, wenn die, sag ich mal, vom Grundgehalt irgendwo bei 3-4 liegen, wenn die durch Zuschläge mindestens in diesen Bereich kommen, weil das sind gerade mal 20% Zulage und das ist, glaube ich, das ist schon realistisch, ja. Mit Wochenenddienst und vielleicht Spätdienst, ja. Ja, sie sind halt mit durch ihre Position sind sie halt sehr streikmächtig im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Und das kann man natürlich auf unterschiedlichste Art und Weise einsetzen oder auch ausnutzen. Ich sag mal, wenn sich natürlich die Deutsche Bahn sich irgendwie über Monate gegen irgendwelche Verhandlungen sperrt oder so, dann kann man wahrscheinlich auch mal zu härteren Maßnahmen greifen und auch mal streiken, wenn es weh tut. Aber solange die sowieso, wie du gesagt hast, eigentlich relativ verständig ist und irgendwie da auch bereit ist und bei den Verhandlungen auch Zugeständnisse macht, und weiß ich nicht, ob man da gleich dann so hart eingreifen muss und irgendwie dann auch am Wochenende, wenn es halt gerade irgendwie in die Ferienzeit geht. Ist insofern halt auch ungewöhnlich, dass die am Wochenende streiken, weil sie sich da bis zu einem gewissen Grad eben selbst auch schädigen, weil normalerweise wird unter der Woche gestreikt, weil eben wenn am Wochenende gestreikt wird, den Leuten, die da normal arbeiten würden, eben die Zuschläge und so weiter wegfallen. Das heißt, rein finanziell gesehen kostet das die Gewerkschaft auch mehr, weil die ja einen Ausgleich machen müssen über die Streikkasse. Ja. Mhm. Also ja, im normalen Jahr oder unterhalb vom normalen Jahr triffst du auch unter der Woche mehr Leute, weil du die ganzen Berufspendler hast, etc., ja, als wir am Wochenende, wo du zwar Ausflugstouristen so hast, aber jetzt ist halt Ferienbeginn. Aber letztens haben sie ja gestreikt hier in München und das war, wann war das? Dienstagabend ab 21 Uhr oder sowas bis 6 Uhr morgens. Da interessiert es, würde ich mal sagen, die wenigsten. Weiß ich gar nicht, weil da ist, glaube ich, auch der Güterverkehr mit bestreikt worden. Und wenn du natürlich so Geschichten hast, wie jetzt mal ganz blöd gesagt, so von mir aus Overnight-Lieferungen oder sowas, kommen dann halt einfach das nicht. Das ist klar. Aber läuft denn da Overnight-Lieferung, glaube ich, läuft nicht viel über die Bahn, oder? Das weiß ich nicht. Kommt wahrscheinlich auf die Größe irgendwo an. Je nachdem. Ja. Jens, was meinst du denn? Du hast eben so gegrinst, als ich das erzählt habe. Seh dich halt das erste Mal wert. Der grinst immer so. Vor allem immer, wenn du was sagst. Ja. Richtig, ja. Und schüttelt immer den Kopf. Was erzählt denn der da so komisch? Also ich finde das vollkommen gerechtfertigt, dass die streiken. Ich finde es auch nicht, dass 5% Gehaltserhöhung über 3 Jahre oder 2 Jahre viel ist. Ist halt die Frage, was halt gefordert wurde. Also wenn das war ja die Forderung, die sie hatten. Wenn sie jetzt gesagt hätten, wir fordern 10% und die Bahn hätte 5% vorgeschlagen, dann hätte ich ja auch gesagt. Also so habe ich es zumindest verstanden, ja. Ja. Ja gut, aber man muss es auch mal so sehen, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen sind sie halt sehr mächtig und sie verdienen jetzt nicht deutlich schlechter als andere Berufsgruppen, sondern vielleicht sogar dem, was du normalerweise wahrscheinlich mit einem Hauptschulabschluss in der Lage wärst zu verdienen, gar nicht so schlecht. Das ist halt natürlich dann, weil wir haben ja letzte Folge auch darüber gesprochen, wie es denn irgendwie mit den Verhältnissen der Gehältern aussieht in der Bevölkerung. Und da finde ich, ist halt einfach das generelle Problem, dass man sich halt so einen Mittelstand so ausdünnt, in dem es halt viele gibt, die sehr, sehr gut verdienen. Ja. Und die normal verdienen, verdienen immer schlechter. Mhm. Und die verdienen auch dadurch immer schlechter, weil es viele gibt, die sehr, sehr gut verdienen und dadurch natürlich eine bessere Kaufkraft haben und sich natürlich eine Stadt an denen mehr orientiert, weil es halt besser, lukrativer ist, was Mieten betrifft und was natürlich Lebensmittel und Freizeitmöglichkeiten betrifft. Und das ist natürlich schon, finde ich, problematisch, dass man merkt, dass bestimmte Berufsgruppen einfach sehr, sehr schlecht verdienen im Vergleich zu anderen. Auch hier noch eine Zahl von den Piloten, die ja auch gefühlt kontinuierlich und dauernd steigen. Die sind immer unterbezahlt. Piloten steigen als Berufseinsteiger mit 5.250 Euro bei der Lufthansa ein und in der obersten Stufe, die du erreichen kannst, verdienst du dann 18.750 Euro im Monat. Mhm. Das haben andere Berufsgruppen nicht ganz als Jahresverdienst. Ja. Und ich sage jetzt mal, bei den Lokführern habe ich auch eher Verständnis noch dafür, dass die kontinuierlich und oft streiken, aber bei den Piloten habe ich zum Beispiel eigentlich gar kein Verständnis. Also wenn die wirklich so viel verdienen, dann kann ich das ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Weil ich glaube, wieso denn? Das ist doch Streikrecht, das ist doch ganz normal. Ja, nee, das ist schon in Ordnung, aber da sage ich halt immer, da ist halt die Verhältnismäßigkeit, weil wir sprechen doch immer über die gierigen Leute und oft sind es die Banker die gierigen Leute, die wollen halt immer mehr verdienen und die wollen halt irgendwie mit kurzfristigen Anlagen immer das Beste halt rausholen. Ja. Aber da sage ich halt dann auch irgendwie, wenn du halt eigentlich in deiner Berufsgruppe schon irgendwie das Sechserfache verdienst, was der Durchschnitt verdient, zu sagen, naja, das ist ja total ungerechtfertigt und dann mal überlegst, was die eigentlich machen. Ja? Also im Endeffekt macht ja alles der Computer. Die sind ja eigentlich nur noch da, um mal kurz, wenn es brenzlig wird, die Hand hinzuhalten, um jemanden in der Verantwortung zu haben. Aber so richtig anstrengend, wie jetzt zum Beispiel der Nachtdienst einer Notarzt, Krankenschwester oder sonst irgendwas, ist es wahrscheinlich nicht. Und die verdient wahrscheinlich 2.500 Euro brutto im Monat, ohne Zulagen. Und der verdient 18.000, setzt sich da rein, drückt auf den Startknopf und kommt dann wieder runter. Mhm. Er hat natürlich eine lange Ausbildung und sonst irgendwas, aber die bezahlt ja sogar die Lufthansa. Insofern muss er die nicht mal selbst finanzieren. Wobei es jetzt bei den Piloten von der Lufthansa ja nicht ums Geld geht, da geht es ja einmal um die Altersgrenze, dass sie bis 15 Ruhestand können und es geht natürlich um eine Gleichberechtigung der Piloten im Lufthansa-Konzern. Also es ist ja eine Differenzierung zwischen fliege ich eine Lufthansa-Maschine, fliege ich eine German Wings. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Also da, ich sag mal, diese 18.000 Euro, das kriegt wahrscheinlich irgendwie so ein Pilotenausbilder oder irgendwie sowas. Und ist klar. Das obere Ende der Range. Ja. Aber da sieht man es dann auch wahrscheinlich, weil wenn du halt als Stewardess bei German Wings arbeitest, dann wirst du halt richtig geschröpft, denke ich mal. Und die sind auch nicht, also über die Streiken interessiert es niemanden, weil wer die Nüsse und den Kaffee liefert, dann müssen sie sich das halt mal selber holen für die 80-Euro-Flüge nach London oder so. Ist schon, also bin ich dann schwierig. Also auch die Lufthansa, das Lufthansa-Bordpersonal verdient bei weitem nicht mehr so viel wie früher. Also ein Bekannter von mir, der ist jetzt schon seit ein paar Jahren Steward bei der Lufthansa, hat irgendwann mal sein Studium abgebrochen, hat das angefangen. Ja. Und das ist eigentlich auch ein Hungerlohn, den du da kriegst. Ich glaube, der hat ein Grundgehalt von irgendwie 1.700 Euro oder sowas. Mhm. Und du kriegst halt auch ein bisschen Zulage, aber das ist also die das Bordpersonal, also Stewards und Stewardessen, die da richtig Geld verdienen, auch das sind halt so die Alteingesessenen, Also da ist schon massiv eben. Ja. Aber gut, es ist halt auch eine Folge, dass die Flüge immer billiger werden. Klar. Also gefühlt. Ja gut, aber bei den Billigfluglinien sind auch die Gehälter anders. Ja, da sind die noch schlechter. Aber auch die Lufthansa, das ist nicht gefühlt, dass es ständig teurer wird. Also im Verhältnis zu dem, wie die Inflation ist, also es wird eigentlich billiger, ja. Ja, es wird eher billiger. Ich bin ja grundsätzlich dafür, dass man einfach das Gehalt von solchen klassischen Einsteiger- oder Niedriglohngruppen einer Firma an die Gehaltssteigerung des Vorstandes koppeln würde. Ja. Wenn der Vorstand irgendwie 10% mehr verdient als im letzten Jahr, dann verdienen auch die normalen Angestellten 10% mehr. Ja, aber du müsstest das vielleicht noch in der zweiten Linie, so wie ich glaube bei VW oder so wird das mittlerweile gemacht, gekoppelt, dass der Vorstand nur ein beliebiges X-faches von dem mindesten Lohn und wenn der ich sag jetzt mal, mehr verdient, dann wird grundsätzlich der Einstiegslohn im Durchschnitt. Genau. Ja. Ja. Hatten wir letztes Mal da auch drüber kurz drüber gesprochen, weil es war jetzt auch wieder ein Artikel, ich glaube in der FAZ, war eine Studie aus den USA, wo die in 40 Ländern praktisch Umfragen gemacht haben und haben gesagt, okay, was empfindet man als gerecht hinsichtlich des Verhältnisses oder des Multiplikators einfacher Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender oder Geschäftsführer, CEO, wie immer das nennen will. Und das variiert eben sehr stark, was die Leute als gerecht empfinden. Und auch die Realität variiert sehr stark. Also am extremsten ist das Verhältnis in den USA. Ja. Da hast du Faktoren irgendwie, die so bei 250, 300, 350 liegen. Ja? Vom CEO zum sag ich mal, schlecht verdiensten Mitarbeiter. Ja. In Deutschland ist es, glaube ich, der VW-Konzern, wo der CEO am meisten verdient. Der Winterkorn ist es, gell? Winterkorn. Ich glaube, da ist Faktor 128 oder sowas und der hat ja sein Gehalt selbst beschnitten. Ja? Nachdem er gesagt, das könnte man ja nicht mehr verargumentieren. Ja, ja. Jetzt verdient er statt 17,9 Millionen. Ich zieh mal 50.000 ab. Ja, nee, statt 17,9 Millionen hat er es jetzt auf 14 Millionen beschränkt. Ach, scheiße. Und tatsächlich ist es so, dass das, was die Bevölkerung, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber was in den meisten Ländern die Leute als gerecht empfinden, liegt irgendwo zwischen 5 und 10. Ja, okay. Und ich hatte ja erzählt, in echt dem wenig dann, also das wäre ja. Ja, da reden wir Faktor 10 halt, ja, dann mehr. Dann, also ich hatte ja erzählt, in dem Mutterunternehmen von dem Betrieb, wo ich arbeite, das ist eine Genossenschaft oder ist eine Genossenschaft. Und da ist es eben klar reglementiert und da weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf raus, aber ich glaube, da ist es wirklich Faktor 6, was der Managing Director im Vergleich zum einfachen Mitarbeiter verdienen kann. Und deshalb fände ich da die Regelung, die du vorschlägst, Jens, eigentlich gar nicht so schlecht, dass man sagt, okay, irgendwo ist das ein bisschen gekoppelt. Ja. Ja. Weil es schafft ja nur Unmut. Es schafft Unmut in der Belegschaft, aber im Endeffekt auch in der ganzen Bevölkerung, wenn du halt merkst, dass das irgendwie nicht mehr ganz gerechtfertigt ist. Es ist ja klar, dass natürlich da irgendwo Unterschiede gemacht werden und nicht jeder das Gleiche bekommt und jeder das Gleiche hat. Aber irgendwie muss ja da ein bisschen Verhältnis gewahrt werden, weil ich verstehe dann immer nicht, man kann ja nicht sagen, das wäre irgendwie die Leistung einer einzelnen Person, dass eine Firma lukrativ arbeitet. Nein, das, und dass dann nur eine daran dann beteiligt wird irgendwie. Das finde ich das ist halt neoliberale Folklore. Unrealistisch und irgendwie, dass diese Leute auch immer sagen, naja, ich habe ja dafür gearbeitet, ich habe da so viel geleistet im Vergleich zu anderen. Das glaube ich immer nicht, weil du bist ja immer nur ein Produkt auch deiner Umfeld und deiner Möglichkeiten, ja. Weil wenn jemand aus einer schlechten Familie kommt, die sein Kind schlecht fördern kann oder sonst irgendwas, dann ist es, glaube ich, auch nicht so einfach, diese Barrieren zu durchbrechen und diese Möglichkeiten in Betracht nehmen im Vergleich zu, weil wenn man sieht, die Vorstände in großen Unternehmen, das sind ja selten Leute, die irgendwie von unten sich hochgearbeitet haben, sondern das sind immer welche, die auf Elite-Schulen gewesen sind, die sich untereinander alle irgendwoher kennen. Und du kommst halt da auch nur rein, wenn du eigentlich da warst. Und da kommst du aber als Normalmensch auch nie hin. Das ist schwierig. Ich glaube, das ist aber auch in den USA mittlerweile diese Story vom Tellerwäscher zum Millionär, das gibt's halt einfach nicht mehr. Ja. Du kannst dich nicht mehr einfach durch Fleiß und guten Willen kannst du dich nicht mehr bis oben hin durcharbeiten. Ja. Ich glaube, in den USA ist es eigentlich sogar noch, was das Netzwerk betrifft, noch viel extremer, als das hier in Deutschland der Fall ist, weil du einfach schon da diese Ivy League Unis hast und so weiter. Das heißt, da ist eh schon ein relativ kleiner elitärer Kreis, der das Sagen hat. Und in Frankreich ähnlich. Ja, da gibt es ja auch diese, ich kriege jetzt die Namen nicht mehr hin, aber auch diese eine Universität, wo praktisch das ganze Personal, Frankreich. Also Frankreich, das ganze Personal, Grand École, bla bla bla, heißt die irgendwie, wo sich das ganze Personal, was später in der Politik was zu sagen hat, zusammen draus rekrutiert, ja. Das ist ja in Deutschland, sage ich mal, haben wir das Prinzip der Elite-Uni, haben wir ja in dem Sinne nicht in dem Umfang. Ja, es gibt zwar ein paar herausragende Unis in Deutschland, aber das ist trotzdem immer noch sehr, sehr breit aufgestellt. Ja, du hast das Prinzip natürlich ein Stück weit schon, weil die Leute, die sind halt auf Elite-Unis, zum Beispiel dann in den USA oder in England. Und natürlich auch erstmal auf privaten Wirtschaftsschulen und sonst irgendwas, weiß man ja, da wirst du ja erstmal herangetrieben oder also herangezogen, kennst halt dann ein ganz anderes Netzwerk, hast ganz andere Voraussetzungen und natürlich auch die Familie oder generell dein Name hilft dann auch mit, dass du danach die besseren Praktikas machen kannst, früher in irgendwelche Unternehmen reinkommst oder leichter in Unternehmen reinkommst als andere und da ganz anders gefördert wirst. Ja? Ja. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, irgendwie ich habe einen guten Schulabschluss, Uni-Abschluss gemacht, dann komme ich da in eine Firma rein und ich habe so viel Fleiß, dass das dann jeder Vorgesetzte gleich sieht und sagt, der Typ ist geil, der muss jetzt gepusht werden. Ich glaube nicht, dass das so läuft, sondern dass es dann schon irgendwie... dass es da eben Eliten gibt, die sich halt gegenseitig dort besser pushen und besser fördern. Ja, ich glaube schon, dass es sowas gibt. Mhm. Ja, aber mit sowas kommst du halt nicht ganz nach oben. Ja. Ja. Also wenn du dir so anschaust, wer jetzt in Deutschland irgendwie so die großen Reichen sind oder die großen Firmenlenker sind, das sind schon alles irgendwie Zöglinge von... entsprechenden Dynastien. Ja. Also oder bei uns in der Münchner Rück von Bohart, ja, der, klar, der hat irgendwie eine Karriere in der Firma gemacht, aber der ist halt auch in gewissen aristokratischen Kreisen unterwegs, ja, genauso wie irgendwie hier der Piech, Schremp und Konsorten. Oder du musst in der richtigen Studentenverbindung gewesen sein und da deine, oder bei McKinsey. Deine Kontakte geknüpft haben. Oder bei McKinsey. Ja. Zu der ganzen Streikerei, ich möchte da bloß in die Diskussion jetzt noch eine Zahl einschmeißen. in Deutschland fielen zwischen 2000 und 2007 im Durchschnitt 5 Arbeitstage jährlich pro 1000 Beschäftigte aus. Also. Durch Streiks. 5 Arbeitstage jährlich zwischen 2000 und 2007. In Frankreich liegt dieser Wert bei 103 Arbeitstagen, in Spanien bei 173. Naja. Und in Griechenland in den letzten 4 Jahren? Keine Ahnung, habe ich keine Zahlen gefunden. 80%. Aber bei uns wird anscheinend sowieso extrem wenig gestreikt. Ja, jetzt stell mal vor, was die Deutschen machen würden, wenn es hier mal einen Generalstreik gäbe. Ja? So was es so halt wirklich irgendwie zweimal pro Jahr in Spanien gibt. Ja. Da drehen die Leute vollkommen am Rad. Du siehst es ja hier schon, wenn mal die Müllabfuhr nicht fährt an einem Feiertag. Ja, oder wenn ein Feiertag nach einem Wochenende kommt oder vor dem Wochenende, was da schon los ist, die Leute fangen an zu hamstern und drehen durch, weil es könnte ja eine Katastrophe passieren. Ja. Und bei einem Generalstreik, wo das quasi fast schon zufällig wird und eigentlich noch viel schlimmer dann Auswirkungen hat, ich glaube, da drehen die Leute dann richtig durch. Also wenn bei uns Feiertag ist, kommt die Müllabfuhr am Wochenende. Davor. Also, das erlebst du halt sonst auch nicht. Da streikt er auch keiner und sagt, das ist mir doch wurscht. Aber Jens, nochmal, um kurz nochmal dann darauf zurückzukommen, du warst ja so ein bisschen am Ausholen, hast gesagt, also aus deiner Sicht ist das okay, dass die streiken, die GDL? Mhm. Du hast ja kurz gesagt, wegen 5% Gehalt, aber siehst du das also als gerechtfertigt an, ja, dass die streiken? Absolut. Streikrecht ist ein ganz normales Arbeitnehmerrecht in Deutschland. Ja. Ich finde das auch bei den Piloten in Ordnung, um ehrlich zu sein. Nicht, dass ich deren Forderungen jetzt gut finde. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Findest du die Forderungen, die GDL hat, so in Ordnung, die sie da in den Raum stellen? Ich weiß jetzt nicht genau. Irgendwie gibt es ja das Problem, was die Bahn irgendwie damit hat, ist, glaube ich, diese Alleinvertretungsproblematik, oder? Mhm. Das habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Das kann ich auch, keine Ahnung. Das ist halt ein reines Machtgeschäft. Verstehe ich auch nicht. Genau. Sagen die einen sagen, sie zählen jetzt alle, die sowieso bei ihnen in der Gewerkschaft sind, vom gesamten Unternehmen, deswegen haben sie die mehreren. Und die anderen zählen aber auch alle, die überhaupt im Unternehmen sind, und deswegen haben sie die mehreren. Und das ist genau das Problem, was ich damit habe, ja, also mit diesem Streik. Man könnte das halt ganz einfach lösen. Die müssten halt einfach zwangsvereint werden. Wenn du so ein Problem damit hast, dass hier eine Berufsgruppe eine lebenswichtige Infrastruktur lahmlegt, dann musst du halt sagen, okay, wir verbeamten die, so wie es früher mal war. Ja. So läuft es ja jetzt, das ist ja praktisch die Lokführer, die jetzt momentan noch hier die S-Bahn fahren, genau. Und so weiter. Ja. Das sind ja die ehemaligen Beamten. Ja. Der Punkt für mich ist nochmal, ich habe kein Problem damit, dass die GDL streikt, um vielleicht mehr Gehalt oder was auch immer durchzusetzen. Mich nervt wirklich, oder auch weil es mich ja gar nicht selbst betrifft, ja, aber mich nervt echt dieser Typ. Ich finde den. Das ist in Ordnung. Okay, ja, wenn ich den jeden Tag im Radio höre, das ist echt, also das ist wirklich, also ich habe wirklich den Eindruck, der will sich dann nur selbst verwirklichen, ja. Und das finde ich irgendwie, das ist dann nicht muss mehr gerechtfertigt. Ja, das ist ja quasi irgendwie seine Aufgabe. Also das ist halt, er macht ja sonst nichts, außer. Da habe ich echt ein Problem mit, das finde ich echt. Weil, ich weiß auch gar nicht, ob da die Mehrheit der Lokführer dahinter steht und so weiter. Gut, werden sie tun, sonst würden sie nicht schreiken, aber das ist irgendwie. Naja, bisschen schwierig. Ja. Ja, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen. Achso, müssen wir noch ein Bierchen öffnen. Müssen wir A, noch ein Bierchen öffnen und B, muss der Kai mal Hast du ein Headset dabei? Ein iPhone-Headset? Hat jemand ein iPhone-Headset? Nee, warum? Fuck it. Weil ich glaube, dass wir den Kai oder dass wir hier über das Außenmikro aufnehmen und ich das vorher nicht gerafft habe. Gut, hervorragend. Guten Tag. So. Also sind wir wieder live praktisch. Bitte was? Sind wir wieder live. Ja. In der Akustik. Gut, das nächste Bier, was wir konsumieren werden, kommt von BrewDog, ist das Punk IPA, ist eine Brauerei aus Schottland. Hatte ich auch schon mal einen Bericht drüber gesehen, im Fernsehen. Die sind mittlerweile relativ groß geworden für so Craft Beer. Mhm. Kriegst du also fast weltweit mittlerweile. Ich wollte schon immer mal ein Bier von denen probieren, habe es bis jetzt noch nie geschafft. Und deshalb habe ich gesagt, kaufen wir das mal. Da habe ich gerade gedacht, warum nennt der Mann mein Bier? Tja, weil es leer ist, ja. So. Ein leeres Bier. Einmal für den Herr Fischer. Oh, das ist aber mal ein helleres. Ja, das ist mal ein, da kann man ja durchgucken. Oh, das riecht lecker. Nach? Schlecht gespült im Glas. Ja gut, das ist jetzt filtriertes deshalb, ja. Also eben das, was wir ja getrunken haben, das Braukunstkeller, das war halt ein unfiltriertes. Das riecht schon fruchtiger noch. Jens, du kriegst noch einen Schluck? Jawohl. Ja, was? Mhm. Ist nicht so schlecht. Wie riecht's? Vom Geruch her. So. Zu wohl. Zu wohl. Prost. Prost. Das hat jetzt 5,6%. Die IBUs stehen nicht drauf. Punk. Schmeckt schon eher nach Obstsalat. Nach Wurstsalat. Wurstsalat wäre auch cool. Wurstbier. Wurstbier. Ich will auch einen Wurstsalat. Boah, ist ja auch schwer bitter, aber... bitter, aber es kommt noch Frucht mit. Mhm. Bitterfrucht. Bitter macht fruchtig. Jens guckt lustig. Ich wollte mal die Augen schließen, weil dann habe ich mal gehört, dann ist ja irgendwie der Geschmackssinn geschärft. Naja. Aber ob da eine halbe Sekunde reicht. Mhm. Also man muss eigentlich im dunklen Raum verkosten. Mhm. Also ich war ja mal bei Dinner in the Dark. Ach ja, und? War gut? Ist anstrengend. Ja, das glaube ich. Weil man sieht danach wahrscheinlich aus wie Arsch, weil man sich alles irgendwo drüber schüttet. Ach Quatsch, nein, nein, nein. Nee, es ist einfach anstrengend, weil du so auf deine Ohren plötzlich dich konzentrierst. Aber wie trifft man sein Essen, wenn man langt man es mit Fingern an oder wie? Im Zweifelsfall ja. Schon. Weil wo kriege ich jetzt die Bohne auf diesem Teller gefunden, wenn ich sie nicht sehe? Na, das ist schon Essen, was aber da ist dann schon was Leichteres. Ja, okay. Also zum Beispiel gab es am Anfang gibt's einen Pudding aus dem Becher. Heute alles püriert. Nee, wir haben dann halt so mit Strohhalm. Mit Strohhalm getrunken. Ah ja, okay. Süppchen. Supi. Ja, Männer sind ja gleich. Thema. Nee, ganz kurz so, im Vergleich. Ja. Welches war besser bis jetzt? Ich finde das jetzt besser. Zweite, gell? Ja, ich finde es schon besser. Astel, was meinst du? Ich finde es nicht so bitter wie das erste. Und das würde mir auch besser passen. Ich glaube, wenn ich jetzt da mal den Bier pro Abend Faktor einbringen möchte, kann ich davon 2 bis 3 mehr wie vom anderen. Das denke Vielleicht ich auch. Ist der Bier pro Abend Faktor eigentlich das richtige Maß. Also es geht mir hier nicht um die Güte eines Bieres. Es geht nicht um den Alkoholgehalt oder wie es sich das knallt, sondern einfach nur um die geschmackliche Komponente. Genau. Wie viel würdest du da an einem Abend gerne gehen rein? Ich finde das hervorragend. Das ist schön fruchtig. Ich sage immer, 3 bis 17 Bier geht immer. Ja? Ja. Also 3 kannst du immer trinken, 17 ist so das Maximum. Und da würde ich sagen, von dem könnte ich... Ich finde halt, IPA im Allgemeinen ist halt kein süffiges Bier. Ich finde, nee. Das ist halt eher ein Genießerbier. Es ist halt nicht ein helles, ist halt kein Augustiner oder Tegernsee oder sonst irgendwas, wo du dir auch mass reinweise reinziehen kannst, sondern das ist halt irgendwie ein Genießerbier, ja. Aber 5 Stück könnten wir davon schon trinken. Davon könnte ich auch mehr. Wir haben ja letztes Mal bei der Zettelwirtschaft auch über Geschmacks oder wie höher Geschmackswahrnehmung Gustatorik gesprochen. Und ich finde zum Beispiel, Bier schmeckt immer metallisch. Was? Ja, immer. Egal welches Bier ich trinke, ich finde, das hat immer so, wie wenn du an so einem Eisenstab lutscht oder wie wenn du so... Mal stärker, mal weniger. Früher habe ich immer gedacht, dass das ist nur ist, wenn ich so ein Glas mit so einer Goldkante habe, aber es ist immer... Glas mit Goldkante. Ja, der feine Herr, ja. Im Ballroom habt ihr immer das Glas mit der Goldkante. Stimmt, dann, der Willi-Becher hat öfter mal so was. Kann schon passieren. Oder war das ranziger Grind? Das kann auch sein. Und selten gespült. Hervorragend. Soll ja wie bei der was machst du bei der Margarita diesen Salzrand und die machen halt so einen Schmalzrand. einfach mal so ein Topf mit Kriemschmalz, da wird es immer drin reingerieben. Ja. Schmackhaft. Ja, lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Der Wastel hat was aufgebracht, über das er mit uns mal reden wollte. Und zwar die nachträgliche Veränderung von historischen Ausdrücken in Büchern. Mhm. Oder? Genau, also im Großen und Ganzen geht es darum, ich habe da einen Spiegelartikel dazu gelesen, wo es darum ging, dass Salt Krokan, also die Firma, die schwedische, die Astrid Lindgren vermarktet, jetzt bei den schwedischen Pippi Langstrumpf-Filmen zum Beispiel Worte wie Neger zum Beispiel aus den Produktionen streicht respektive ersetzt und habe dann auch weitergeschaut und auch der deutsche Verlag, die ersetzen auch, ob das jetzt bei Astrid Lindgren ist, ob das bei Ottfried Preußler ist, etc. etc. Es werden halt so Sachen wie, sag ich jetzt mal, wie Neger, Zigeuner etc. Werden aus den Büchern gestrichen und durch zum Beispiel der Vater von Pippi Langstrumpf ist dann nicht mehr der Negerkönig, sondern der Südseekönig. Mhm. Wird dadurch ersetzt. Grundsätzlich stehe ich jetzt mal der ganzen Thematik so gegenüber, dass ich im generellen Sprachgebrauch das wichtig und richtig finde, dass einfach Wörter wie zum Beispiel Neger, die einfach generell auf diffamierende Art und Weise in den allermeisten Fällen verwendet werden, ersetzt werden. Ich habe aber auf der anderen Seite manchmal irgendwie das Gefühl, dass wir uns nicht nur in dem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen irgendwo in einen Ersetzungswahn hinein treiben lassen, wo ich in manchen Bereichen irgendwie Grenzen sehe. Zum Beispiel, wenn du, ganz blöd gesagt, wenn du irgendwie statt Behinderter sagst anders Befähigter oder so. Naja, also ja. Genau. Und ja, da, und wer aber schon mal mit Behinderten gearbeitet hat, weiß halt genau, dass das totaler Quatsch ist. Weil der Schmarrn, genau, und das ist das, worauf ich hinaus will, der Schmarrn an der Sache ist, dadurch, dass du quasi ein künstliches Wort manchmal erschaffst, stellst die Leute eigentlich mehr, habe ich das Gefühl, ins Abseits, als du es, wenn du, sag jetzt mal, ein gängiges Wort irgendwie dafür hernimmst. Ja, ich finde diese ganze Political Correctness, das ist ja in Deutschland noch relativ überschaubar, sage ich mal. In den USA nimmt das ja echt wirre Züge an. Ja. Finde ich auch irgendwie teilweise grenzwertig. Ja, ich habe jetzt gerade mit dem Wort Neger, ich habe gerade ein Hörbuch gehört, Ken Follett, diese Jahrhunderttrilogie, der dritte Teil da, und das spielt von nach dem Zweiten Weltkrieg bis Mauerfall. Und da ist ein großes Thema, ist da die Schwarzenbewegung in den USA. Ja. Und da war ich ganz verwundert, als dann da die Aussage kam, dass, also heute sagt, ist ja das N-Word, wie die Amerikaner immer so schön sagen, das schlimmste Wort überhaupt. Ja. Und es war wohl im Vorfeld dieser schwarzen Bewegung eigentlich so, dass Neger an sich das politisch korrekte Wort war. Mhm. Und wenn man gesagt hat, das ist ein Schwarzer, dass das eigentlich das diffamierende Wort war. Und dass sich das irgendwie umgekehrt hat. Ja? Mhm. Und das zeigt mir eigentlich, dass da auch viel sich mit der Zeit wandelt. Ja? Ja. Also das ist, glaube ich, es ist ein schwieriges Thema. Ja. Ja. Aber ich finde es halt irgendwie etwas überzogen. Natürlich sollte man niemand diffamieren, aber man darf es halt auch nicht auf die Spitze treiben, ja, wenn es dann absurde Züge annimmt. Unser Bundespräsident hat das ja Tugendfuror genannt. Was? Wie? Ja, der Gauck hat doch schon, auch als dieses Thema hier, dieser Hashtag Aufschrei auf Twitter war und dieses ganze Thema Sexismus so hochgekocht war und bei Jauch und Konsorten, hat doch irgendwie der Gauck mal in so einer Sonntagsansprache den Tugendfuror geschimpft und gesagt, also wir müssen uns jetzt mal so ein bisschen zügeln und die Political Correctness nicht über alles stellen. Ja. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie das bei uns in Deutschland, wie das gehandhabt wird, wer denn eigentlich, sag ich jetzt mal, bestimmt, welche Begriffe für was hergenommen werden. Werden die entsprechenden Bevölkerungsgruppen befragt? Also werden die Schwarzen befragt, ob sie Neger oder Schwarze oder Farbige oder wie auch immer genannt werden wollen? USA, ja. Eher nicht. Oder zum Beispiel, werden Schwule gefragt, ob sie schwul genannt werden wollen oder ja, homosexuell oder was? Vielleicht, ich glaube, die wurden nicht gefragt, die haben das irgendwann mal selber gesagt, dass sie das so korrekt fänden, wenn man sie so bezeichnet. Also ich denke mal, dass sich das halt einfach in der Bevölkerung so entwickelt, dass man dann irgendwann mal weiß, Neger ist halt kein Ausdruck von Freundlichkeit, sondern man sagt es halt, um eigentlich jemanden beleidigen zu wollen oder zumindest herabstufen zu wollen. Mhm. Und dann wird natürlich irgendwann mal ist der Konsens, das ist ein schlechtes Wort und das finden wir jetzt nicht mehr gut. Oder wir können es eigentlich so nicht mehr verwenden, wie es vielleicht mal verwendet wurde. Aber ich sage jetzt mal, der Großteil derer, die so Ausdrücke, sage ich jetzt mal, negativ verwenden oder ihnen eine negative Konnotation geben, die bringst du auch nicht zur Raison, indem du ihnen da ein anderes Wort dafür abgibst. Nee. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie, sag jetzt mal, der NPD-Verein in Sachsen sonst irgendwo, dass die über die schwarzen Politik diskutieren. Nein, nee, aber ich glaube, darum geht es doch auch gar nicht, oder? Ich meine, es geht doch wirklich um so systematische Diffamierung und Ausgrenzung. Ja, und oder halt überhaupt die Überlegung zu sagen, warum, also gerade hier geht es ja, sagen wir jetzt mal, von einem korrekten oder halt von einem konkreten Beispiel, das ist halt ein Kinderbuch und damit werden ja Kinder auch irgendwie erzogen oder geprägt. Genau. Da musst du dir halt überlegen, benutzt du das Wort, warum benutzt du das? Also warum muss ich jetzt damit erklären, dass das Neger sind? Ja? Weil, also was ist da, also weil da machst du ja eigentlich schon von vornherein klar, wenn du denen ein spezielles Wort gibst, ist das ja eine besondere Gruppe von Menschen. Also die, das ist ja quasi wie so eine Abgrenzung. Ja. Wie wenn du sagst, das ist der Jude oder das ist, kannst du auch sagen, das ist der Franzose, wenn du sagst, als Beleidigung. Aber das sagst du so nicht, sondern du sagst, das ist halt ein Mensch oder was auch immer. Und warum musst du hier erklären, dass das ein Negerkönig ist? Also das ist der König von den Negern, also eine Gruppe, die mit mir eigentlich nichts zu tun hat und dass du das halt dann auch so verwendest und dann kriegen halt das Kinder auch irgendwie vielleicht dann so mit und verwenden das weiterhin so, um dann zu sehen, in ihrem Kindergarten sind auch Kinder, die halt Neger sind und dann sind sie halt, das sind dann Neger und die sind anders und die sind auch die nicht mir zugehörig. Anstatt, wenn die das Wort gar nicht kennen würden, würden sie wahrscheinlich das niemals so thematisieren, sondern es ist einfach da, das Kind, und es ist halt ein Kind und das ist auch in meiner Gruppe und das ist ein ganz normales Kind. Könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, man kann eine relativ einfache Daumenregel anwenden, ja. Die Minderheit, die man bezeichnen will, die fragt man einfach, wie sie bezeichnet werden wollen. Ja, das kannst du aber. Ist doch eigentlich relativ einfach. Ja, wenn es nur so einfach wäre, aber die kannst du ja jetzt. Wen willst du denn befragen? Frag doch mal einen Schwarzen auf der Straße, ob er Schwarze genannt werden will oder Neger. Ja. Oder Mensch. Ja, aber da habe ich eine Meinung, aber keinen, sag jetzt mal, keinen Repräsentanten der Gesamtgruppe. Ich frage mich da eher, warum. Bitte? Interessenverbände fragen. Ja. Also, aber die Frage ist doch, muss, ich finde jetzt, das sind halt so Sachen. Die man gar nicht so oft thematisieren muss. Also muss ich denn jedes Mal irgendwie, wenn ich über einen Schwarzen spreche, darauf ausdrücklich hinweisen, dass er ein Neger oder Schwarz, also brauche ich diese Bezeichnung denn ständig? Aber wenn wir uns das Beispiel jetzt von den Pippi Langstrumpf-Büchern nehmen, das wäre jetzt auch die Frage, du hast eben gesagt, der ehemalige Negerkönig, das ist jetzt der Südseekönig. Ja. Wird denn in irgendeiner Weise die Hautfarbe noch thematisiert? Also ich habe das jetzt nicht gelesen. Ja. Weiß, wird jetzt der dunkelhäutige Südsee? Aber der Papa von Pippi Langstrumpf, der wird doch auch kein Schwarzer sein. Nee, garantiert keiner. Ja. Ja, aber also die Hautfarbe von, also genau, von nur der Gebenden, sagen wir mal. Genau. Ich glaube, das ist in dem Zusammenhang auch gar nicht relevant. Und eigentlich ist es eigentlich gesamtgesellschaftlich gesehen nicht relevant. Also wenn Beispiel in Amerika, da wo du halt nur Bewerbungen ohne Bilder hast. Genau. Ja. Wobei sich da das mittlerweile so ist, dass es, sag jetzt mal, in den jeweiligen Bevölkerungsgruppen Vornamen gibt, die da besonders geläufig sind und darüber siehst du es natürlich auch wieder ein Stück. Das heißt, die Leute müssen sich eigentlich schon ohne Namen irgendwie bewerben. Ja. Das Problem ist, glaube ich, und darum unterhält man sich auch immer wieder, dass die ganze Thematik der Eingliederung und dass wir alle gleich sind, die ist einfach nicht in der Bevölkerung angekommen. Und zwar nicht hier und nicht woanders. Ja. Das ist ja genau das, was ich meinte, also, dass man das extra thematisieren muss, dass das eben ein, man, ich brauche da einen Ausdruck, weil ich den ständig verwenden muss irgendwie. Ja. Das ist halt die Frage, ob ich das muss, wenn diese Menschen in unserer Gesellschaft leben, muss ich dann immer darauf hinweisen, dass das, wenn du sagst irgendwie in meiner Klasse, da ist der Thomas, ist ein Neger. Ja, also ist die Frage, oder ist es einfach nur der Thomas? Ich meine, was ist denn, also zum Beispiel, ich glaube, dass sich so Nationen wie die Spanier und die Italiener noch bedeutend schwerer tun, weil da ist der Begriff, ist ja wirklich ein und der gleiche, die können das ja gar nicht anders, aber da ist ja Negra, ist ja der Ausdruck für Schwarz eigentlich. Ja. Die haben ja, sag ich jetzt mal, in dem Sinn, können zumindest nicht durch Schwarze ersetzen. Ersetzen die dann durch Farbiger oder? Tja, weiß man nicht. Keine Ahnung. Und was ich auch nicht rausgefunden habe, ist, ob die Verlage das, sag jetzt mal, einfach eins zu eins streichen, ersetzen etc. oder ob die den Büchern, was weiß ich, ein zweiseitiges Nachwort oder was geben, die ganze Thematik, dass es zu der damaligen Zeit, 1940, oder von Pippi Langstrumpf geschrieben worden ist, dass es einfach der gängige, überall übliche und noch, sag jetzt mal, nicht generell despektierlicher Ausdruck. Ja. Ich finde das so interessant, weil ihr das gerade so nochmal so thematisiert habt, also dieses PC-Ding in den USA, ja, also wo du im Fernsehen dich mal die sanftesten Flüche verwenden darfst, wo du dich nicht mit einem Foto bewerben darfst. Ich glaube, teilweise werden sogar bei Bewerbungen die Namen gestrichen. Genau, musst du auch geschlechtsneutral eigentlich. Genau, ja. Das ist ja schon eine Verlogenheit, wie es krasser nicht mehr geht. Also gerade in den USA, finde ich, fällt einem das ja ganz extrem auf. Also wenn du dir einfach mal die Verteilung von Ethnien und durchschnittlichem Einkommen oder gesellschaftlicher Stellung anschaust, das ist halt schon krass. Ja, das Schlimme, das eigentliche, in den USA ist es halt insofern auch dann teilweise ziemlich absurd, weil ja eigentlich der Caucasian-Anteil, also der weißen Anteil, ist ja fast mittlerweile die Minderheit. Ja, weil wenn du mal zusammenzählst, die Asiaten, die Hispanos, die Afroamerikaner, die bilden heutzutage, glaube ich, fast die Mehrheit der Bevölkerung und der weißen Anteil geht eigentlich deutlich zurück. Ja. Ich finde generell in den USA, das ist alles ein bisschen heuchlerisch. Ja. Ich muss jedes Mal so lachen, wenn ich mal wieder irgendwie eine Serie im Originalton sehe, von HBO oder Netflix oder sowas, wenn dann wieder so richtig geflucht wird, ja, und da einfach, du siehst, dass das eigentlich im Sprachgebrauch eigentlich ganz normal ist, dass die Fax sagen oder was auch immer, und dass du das halt in den Mainstream-Sendern einfach überhaupt nicht hörst, weil das ist einfach, das leugnet halt einfach da die Realität, ja, und das verstehe ich halt einfach nicht. Und vor allem diese alberne Zensierung, die sie dann immer machen, irgendwas zu verpixeln, den Stinkefinger oder sowas, was wird denn darunter sein? Ich weiß es doch, ja, also ich meine albern, oder wenn dann irgendwie Fuck gepiepst wird, dann ist es vielleicht Shit, Fuck oder sonst irgendwas. Ich kann es mir ausmalen. Ich weiß es ja eh, was da gesagt wird. Doch in Ordnung, dafür dürfen sie ja alle mit der Waffe rumlaufen. Ja, das ist wichtig. Aber weil du sagst so, da gibt es so eine Jimmy Kimmel, kennt ihr auch? Ja. Jimmy Kimmel Live. Und da gibt es jede Woche so This Week in Unnecessary Censorship. dann macht er sich bewusst, nimmt er sich irgendwelche Fernsehaufnahmen und verpixelt die nachträglich. Ja, und das sieht dann halt sieht irgendwie so aus, als wäre der eine unten rum nackt. Ja, und ist gefuckt gar dann. Nichts. Ja. Und das ist Fingertechnik. Ja, und dann auch eben die Wortwahl, dann wird halt gepiepst in gewissen Dingen. Und das ist einfach, das ist so absurd. Ja. Aber es geht ja hier viel um so einen täglichen Rassismus, der ja doch sehr stark ausgeprägt ist in allen Bevölkerungen und nicht nur in den USA, sondern auch hier, finde ich. Und ich glaube schon auch, dass in Personalabteilungen, da hast du es wahrscheinlich oft nicht so einfach, wenn du da ein Bild drauf hast, in dem du halt irgendwie in irgendeiner Abstammung deutlich zuzuordnen bist. Ich glaube schon, dass das schwierig ist. Dass diese Leute oft nicht leicht haben. Nein, natürlich. Und gerade in höheren Positionen umzukommen oder in guten Positionen, die vielleicht ihrer Ausbildung entsprechen. Das ist ja ein bisschen analog eigentlich zur, sag ich jetzt mal, zur Frauenquote bei uns, bei den Arbeitgebern, Arbeitnehmern. Ja. Es fängt ja schon an, das hatte ich auch letztens einen Artikel zugelesen, dass in Grundschulen und so weiter Lehrer, wenn die Namen wie Kevin oder Justin oder sowas hören, von vornherein so eine Assoziation haben. Das wird ein ganz schlimmes Kind sein, weil halt die Kinder, die eher aus bildungsfernen Familien kommen, eben häufig solche Namen haben. Also du siehst halt einfach, das ist halt einfach im menschlichen, also man ist, das ist einfach in Anführungszeichen menschlich oder das macht man also auch wenn es schlimm ist, aber macht es, glaube ich, irgendwo automatisch, dass man halt gewisse Dinge miteinander verbindet und dann mit was Schlechtem assoziiert, ja. Und das wirst du auch nie ganz wegbekommen, ja. Ich weiß nicht, vor Jahren habe ich mal so einen Versuch gemacht und ich habe Bewerbungen ohne Bild verschickt. Da kam nicht einmal eine Reaktion drauf. Also gar keine Absage, nichts, oder? Absage vielleicht höchstens noch, das war das Einzige. Aber das ist in Deutschland ist es unmöglich, das kannst du eigentlich nicht machen. Ich habe das auch vergessen. Also ich habe nicht Bewerbungen direkt ohne Bild geschrieben, sondern geschickt. Sondern Bild ohne Bewerbung geschickt. Kam auch nie was zurück. Nacktfoto. Ja, eines ist eine Catchphrase, ja. Du kannst mich in der Früh um halb drauf, vier auf DSF sehen. Nee, also in unserer Branche wird ja viel über so Personalberater besetzt und Headhunter und so Zeugs und eigentlich alle Personalberater und Headhunter kommen hier irgendwie über Xing und LinkedIn irgendwie auf deine Profile und wenn du da halt kein Bild hast und du sagst, ja, ich habe aber da grundsätzlich Interesse dran, schick mir mal zu, dann ist das Erste, was du, können wir dann ein Bild von ihnen haben, weil wir können sie nicht ohne Bild vorstellen. Naja, schon, das siehst du schon. Ja. Was aber, schwierig. Was aber menschlich, finde ich, durchaus ein Stück weit irgendwo nachvollziehbar ist. Aber irgendwie auch nicht, weil dann fängt nämlich das gleich an, dann hast du nämlich da einen Schwarzen drauf oder sonst irgendwas und sofort fällst du nämlich dann bei vielen Firmen oder in irgendwelchen Personalbüros dann durch, weil es ist halt vielleicht passt nicht halt einfach in die Hausgemeinschaft. Attribution. Ganz genau. Ja. Das Problem ist aber, wenn du der Einzige bist ohne Bild, dann fällst du genauso durch. Fällst du natürlich auch durch. Das ist ja genau, das ist ja mir quasi dann bei dem Versuch passiert. Also da hast du keine Chance. Entweder ist es quasi ein Zwang, ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass das nur so geht und dann musst du quasi die Leute dazu zwingen, also neutral zu sein, oder es geht halt nicht und dann ist schwierig. Da musst du halt immer auf die Gesellschaft hoffen, dass sie sich bessert. Also ich wette, bei dir haben sie einfach gedacht, das ist ein Fake, dass wenn mal jemand uns mal jemand verarscht, weil du hast ja sozusagen den typisch deutschen Vornamen noch mitgebracht. Ja. Den typisch deutschen Nachnamen. Ja, blöd, gell? Könnte ja trotzdem aus Indien adoptiert worden sein. Ja, weiß man ja nicht. Ja, das Thema ist halt, ich lese ja auch in der Woche irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, mehr als 20 Bewerbungen die Woche. Und klar, ich gucke auch aufs Bild, das ist einfach so. Ja, man schaut dahin. Also du hast halt einfach gewisse Sympathien oder eben nicht, wenn du aufs Bild guckst. Ja. Ich versuche mich da immer zu, sag ich mal, da objektiv zu bleiben, aber unterbewusst merkst du natürlich schon, ob das jemand sympathisch ist oder nicht. Nee, das geht auch nicht, weil so funktioniert der Mensch einfach nicht. Und ich merke auch ganz oft, wenn ich dann in ein Bewerbungsgespräch reinkomme und habe dann Bewerber sitzen und das dauert manchmal nur eine Minute. Ja. Das ist schlimm, aber ich gucke den an und dann sage ich, okay, das so auch so von seiner Körpersprache und so, dass ich ganz schnell merke, okay, das ist nichts. Ja. Das ist nichts mit uns beiden. Ja. Wir können nicht. Und stellst dann fest, dass Frauen mit großen Brüsten bessere Chancen haben als Männer mit großen Brüsten. Das Problem ist, leider ist bei uns die Frauenquote relativ gering. Ja. Ich habe also, würde ich sagen, 95% der Bewerber, die ich interviewen darf, sind Männer. Ja. Die haben dann meistens höchstens einen Bauarbeiter-Dekolleté. Ja. Hübsch. Herrlich. Das sieht man noch gern. Das aber auch mit leichtem Schnauzer drüber. Und noch hier schön Geweih drunter. Ja. Ne? Boah. Ein Traum. Na, das ist doch mittlerweile out, oder? Das lässt man sich doch weglasern. Ja, das würde mich mal interessieren. Nicht? Wie hoch die Laserquote von diesen Arschgeweih. Ja, ich glaube, da wird viel getan. Ist aber auch ist eine neue Branche gewachsen. Tattoo, oder? Was kostet so eine Laserbehandlung? Die ist nicht günstig, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, es kostet ein Vielfaches von dem eigentlichen Schuh, oder? Weiß ich nicht. Wenn du davon ausgehst, dass du dir mit Tinte und einer Nadel wahrscheinlich eine Tätowierung selber setzen kannst, auf jeden Fall. Also hinten noch Arschgeweih tätowieren, das wird ein enges Ding. Du, manche Arschgeweih schauen so aus, wenn sie das selber gemacht hat. Das ist allerdings richtig. Finde ich gut. Ja, ist wie sich die Möpse machen lassen, ja. Das kommt halt irgendwie in Mode. Ja. Echt, ist das jetzt in Mode? Ja. Wenn du nicht genügend Geld hast, machst du erstmal eine und dann... Ja. Guck mal, ein Mops. Ein Möper. Ein Möter. Ein Möter, genau. Halb Mensch, halb Köter. Aber das ist jetzt noch nicht Mainstream, sonst wäre es schon irgendwo, ich sage immer, Mainstream ist es dann, wenn es irgendwie so in meinem Umkreis irgendwo angekommen ist. Ich also habe jetzt noch von keinem gehört, der sich die Möpse macht. Ich glaube, in den USA ist das echt absoluter Mainstream, ja. Ja, da ist es bestimmt Mainstream. Beim Kalifornien und so. Ich glaube, du bist doch einfach schon zu alt. Ja. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Kleine Anekdote, wir waren am Freitagabend im Kino, kamen also relativ spät, hat die Vorstellung angefangen um 9 und kamen dann irgendwie um 11:30 nach Hause und dann der Münchner Freiheit. Sandeln halt die ganzen pubertierenden Mädchen irgendwie rum, die aus Fürstenfeldbruck, Unterschleißheim und Ebersberg in die große Stadt wollen. Und die habe ich übrigens auch gesehen, ich war um die gleiche Zeit an der Münchner Freiheit am Freitag. Okay. Bist extra hingefahren, ja, wahrscheinlich. Und das, du kennst den Spot. Ich komme immer mit meinem Regiestuhl und das schaue ich mir an. Ey, das ist doch so traurig, oder? Wenn du dir überlebst, wenn du dir überlegst, so pubertierende Kinder, Mädchen, Jungen, ich glaube, Mädchen sind schlimmer. Jens, so warst du auch. Ja, ich weiß, dass ich so war, aber da stehen dann irgendwie zwei Mädels halb nackt, total betrunken mit Behrensens, ja, ja. Oma Behrensens Vanilletraum. Ja. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, ja. Das war unser Alkohol. Übrigens auch an der Münchner Freiheit. Ja. Ja, aber das Schlimmste ist doch jetzt. Und die ganze Welt geht unter. Ja. Ja? Wo ich dann denke, Leute. Ja, aber das ist die Jugend. Das muss doch auch so sein. Die Jugend. Wollen wir wetten, dass die sich auch die Möpse machen lassen? Weiß ich nicht. Vielleicht. Kommt auf die Möpse an. Wir kriegen das nur nicht mit, weil wir selber einfach zu alt sind. Ja, klar, wir kriegen das nicht mehr mit. Ja, aber lass die doch mal alle älter werden. Die werden auch normal. Ja, ja, die werden schon irgendwann mal. Ja, ja, nein, ich. Gar kein Problem, das sollen sie ruhig machen. Ich kann mich da wirklich drüber amüsieren. Das wollte ich damit ausdrücken. Worüber ich mich nicht amüsieren kann, um gleich zum nächsten Thema zu kommen. Und wo wir gerade von Political Correctness sprachen. Der Umgang mit den Flüchtlingen aus Nordafrika in Europa und speziell in München war so ein bisschen Thema die letzten zwei Wochen in süddeutsche.de, Spiegel Online und so weiter und so fort. Also vielleicht all die es nicht mitgekriegt haben, wir haben hier in München gerade die Situation, dass die reguläre Auffangstelle für Flüchtlinge und Asylsuchende, das ist die Bayern-Kaserne in der Heidemannstraße, die ist seit, ich glaube, einem Monat ungefähr voll bis zum Bersten und überfüllt und jetzt häufen sich irgendwie... Die pennen ja schon auf der Straße. Genau, jetzt häufen sich irgendwie die Berichte, dass dort die Flüchtlinge auf der Straße pennen, teilweise bei 5 Grad plus nur noch nachts unter dünnen Stoffdecken. Vor 2-3 Monaten war das, glaube ich, der Fall, dass irgendwie schon Anwohner sich beschwert hätten, dass sie Angst hätten, dass ihre Kinder Masern von denen bekommen. Und irgendwie scheint die Situation gerade so ein bisschen zu eskalieren. Jetzt hat sich irgendwie der Münchner Oberbürgermeister eingeschaltet und hat irgendwie diese Bayern-Kaserne erstmal geschlossen, also so einen Aufnahmestopp verhängt. Mhm. Weil er halt sagt, dass die Sicherheit dort nicht mehr gewährleistet werden kann und die korrekte Behandlung der Flüchtlinge auch nicht mehr gewährleistet werden kann. Einige sollen wohl jetzt irgendwie in dem VIP-Bereich vom Olympiastadion untergebracht werden. Sind auch schon. Okay. Also 180 sind, glaube ich, schon da im VIP-Bereich mittlerweile. Und ja, jedes Mal, wenn ich das lese, fange ich das Kopfschütteln an, weil ich mir denke, das gibt es doch nicht, dass wir so ein reiches Land sind mit eigentlich so gut funktionierender Bürokratie, es aber irgendwie nicht schaffen, uns über Jahre hinweg diesem Problem korrekt anzunehmen. Ich glaube, man ist einfach nicht darauf vorbereitet, weil man sieht halt nie die Brenzligkeit, wenn man es nicht erlebt, und dann bereitet man sich auf solche Szenarien nicht vor und dann passiert es auf einmal und dann hast du halt ein Problem. Ich glaube aber, dass gewisse Bevölkerungs- und Politikergruppen auch gerne vor die Augen verschließen und abwarten und Tee trinken. Nee, klar. Also solange du halt, das ist aber generell bei Politik so, du kümmerst dich doch eigentlich nur um Themen, die relevant sind für dich und deine Wähler. Ja. Und das ist kein Thema, was für irgendwen relevant ist in einer normalen Zeit. Auf einmal wird es natürlich dann ein politisches Thema, wenn du damit konfrontiert wirst. Und wenn es Probleme macht. Und dann ist es zu spät. Klar. Ja. Also ich war jetzt eben, als ich auf dem Weg hier rüber war, Sendlinger Tor war eben auch, da war gerade irgendeine Demo, aber ich glaube, das war irgendwas eher, da wurden türkische Flaggen geschwenkt. Das hat die Kurden. war, genau, war eine Kurdendemo, aber da war eben vor dem Motel One am Sendlinger Tor war auch so ein Pavillon aufgebaut. Da habe ich mir gedacht, was ist das, weil da Polizei stand und so weiter. Und die Freiheit. Da stand eben auch Refugees Welcome und so weiter und da waren auch einige Flüchtlinge anscheinend und weiß, irgendwelche Leute von irgendeinem Verein wahrscheinlich, der sich für die einsetzt und waren da mit der Polizei heftigst am Diskutieren. Ja. Also. Ich finde das halt so absurd, weil wir gleichzeitig irgendwie in der EU so einen Abschottungsgedanken irgendwie nach außen verbreiten. Ja, also es gibt ja irgendwie in der EU gibt es ja, ich weiß nicht, wie gut ihr euch da auskennt, also grundsätzlich, wenn du als politischer Flüchtling in die EU kommen willst, gilt ja diese sogenannte Drittstaatenregelung, sichere Drittstaatenregelung. Das heißt, für uns gar keiner kommen, es sei denn, theoretisch müsste nach Deutschland niemand kommen, es sei denn, er fliegt mit dem Flugzeug. Oder er treibt über die Nordsee irgendwo ran. Richtig, genau, ja. Oder mit dem Floß über die Ostsee oder. Schwierig. Genau. Weil das wäre jetzt genau meine Frage. Weiß man denn oder wisst ihr, woher die Flüchtlinge hauptsächlich kommen, die jetzt hier in München stranden? Die meisten kommen aus Serbien, interessanterweise. Also nach einer Statistik von 2012 kommen die meisten aus Serbien und danach kommt 2012 war dann Irak, Iran, Syrien, Moldawien, Kosovo. Genau, aber wie gesagt, und auch die Jahre davor, das hat sich dann zwar ein bisschen gewendet, die Syrer sind erst der Reihe nach gekommen, waren halt da der Bürgerkrieg losgegangen ist. Dafür sind zum Beispiel Vietnamesen sind eigentlich mehr oder weniger komplett abgeflaut, aber die ganzen Jahre über waren am allermeisten Serben eigentlich. Hm. Serbien ist denn da jetzt gerade nicht auf der Höhe, Serbien ist selber noch, ist selber noch so. Ich glaube nicht, aber die Zustände sind bestimmt schlecht, aber ich denke mir mal, ist die Frage, wie die Statistik halt läuft, sind das Neuzuzüge oder ist das einfach eine generelle Statistik über, was ist die größte Flüchtlingsgruppe in Deutschland, weil dann kann ich mir das natürlich schon vorstellen, als es damals halt den heftigsten Krieg gab, den Europa je gesehen hat seit dem Weltkrieg, kann ich mir gut vorstellen, dass natürlich da Tausende geflohen sind. Aber und ich könnte mir dann nicht vorstellen, oder ich würde dann eher nicht denken, dass es dann danach wieder so viele jedes Jahr neu dazugekommen sind. Ich finde das halt so pervers, ja, weil du irgendwie die Leute dazu zwingst, indem du sagst, okay, wir schotten irgendwie die EU nach außen hin ab, dass du halt die Leute zwingst, sich da irgendwie übers Mittelmeer auf Flossen und kleinen Fischkuttern den Gefahren auszusetzen und hinterher werden die dann irgendwie in Italien kaserniert, in Griechenland kaserniert, in Spanien kaserniert und dann hinterher irgendwie wieder abgeschoben. Und ich kann das alles irgendwie nicht verstehen. Mhm. Und dass dann auch, also, dass man mit den paar hundert oder tausenden, die dann irgendwie nach Deutschland kommen, dass man damit nicht klarkommt und zurechtkommt und die anständig behandelt, das verstehe ich nicht. Also gerade in München nicht, ja. Ja, ja, wobei die Zahl halt, wäre jetzt mal interessant, also weil die Zahl, die der Bastl jetzt hier eben auf dem Schirm hatte. An 2012, also der Münchner Flüchtlingsrat hat jetzt hier auch keine neueren Zahlen auf der Homepage. Und das waren aber 64.359 Asylsuchende. Ja. War das jetzt auch nur auf... In Deutschland. Ja. Noch überschaubar, ja. 73% davon verteilen sich auf 10 Länder, also am meisten Serbien, dann Afghanistan, Syrien, Irak, Mazedonien, Iran, Pakistan, Russland, Bosnien, Kosovo. Aber das ist halt, das, wenn dann natürlich auf einmal was losgeht und so eine ganze Welle kommt, ist halt keine Stadt hier dafür ausgerichtet. Wohin? Ja, aber wieso denn auf einmal? Ja, weil es ist doch keine Frage des Platzes. Ja, doch, wo denn? Gib mir Beispiele, wo du jemanden unterbringen kannst. In München? Mehrere, ja. Die Frage ist, musst du sie denn in München unterbringen? Ja, die Frage ist, ja. Und wir sprechen auch jetzt hier auch nicht über eine dauerhafte Unterbringung, sondern wir sprechen ja jetzt erstmal über das Erstaufnahmezentrum und aber, die medizinische Untersuchung etc. Aber, die muss natürlich eigentlich schon in München sein. Du musst, aber wo hast du Platz? Es gibt, glaube ich, wenig Platz. Außer wahnsinnig viel leerstehende Firmengebäude. Ja, Firmenimmobilien. Die Bayern sehen, die McGraw-Kaserne hast du. Wahrscheinlich über kurz oder lang wird die Funk-Kaserne oder die Sanak wahrscheinlich irgendwann zumachen. Und dann ist halt die Frage, ob du da, das waren ja zum Beispiel Überlegungen da, das mit Wiesenzelten zu lösen, wo es dann geheißen hat, nach 16 Tagen Wiesen sind die eigentlich nicht für menschenwürdige Unterbringung eigentlich geeignet. Hm. Du hast natürlich in irgendeiner Art und Weise, kannst du auch auf der Theresienwiese, die wollten die Schützenfesthalle hinten stehen lassen, weil die möglichst weit dann vom Winter-Tollwood weg ist, dass sich das nicht gegenseitig behindert. Und am Tollwood-Gelände selber wollten wir auch von der Bundeswehr, glaube ich, Zeltunterkünfte aufstellen. Problematisch, ich glaube jetzt im Moment, ich meine, wir sitzen jetzt auch hier draußen, jetzt ist die Sache im Moment ist okay, Anführungszeichen halb so wild, aber wenn jetzt dann ab Mitte November, Ende November dann Frost irgendwann kommt, mal der Frost kommt, dann gehen nämlich die Probleme erst richtig los. So, es gibt doch Bauarbeiter, die leben, also, wisst ihr noch, als die Allianz Arena gebaut wurde, da haben hier irgendwie 300 Bauarbeiter in Containern gelebt. Ja, Container ist aber was anderes als Zelt. Aber ja, wo aber kriegst dann du so man viele halt Container her? Ach, jetzt komm. Ja, nein, aber trotzdem, ich weiß nicht, im Moment so kann ich die... Ja, auch Sanitäranlagen und so. Das muss ja alles da sein. Ey, Gaswasser, scheiße, das gibt's im Baumarkt für 50er. Aber das musst du alles erstmal zur Verfügung stellen. Ja, aber das, ja klar, aber das ist doch jetzt nicht so, dass jetzt auf einen Schlag da 10.000 Leute kommen, sondern die, also die das geht halt über ein Jahr. Ja, die Kapazitäten sind aber brutal, nicht die Kapazitäten, sondern der Ansturm ist halt brutal irgendwie entweder gestiegen, unterschätzt worden oder bewusst die Augen davor verschlossen worden. Weil das da irgendwie... Mal auf Letzteres. Ja, dass da aus dem sag jetzt mal, dem gesamten Bereich des Vorderen Orients, Mittlerer Osten, also dass da sich was zusammenbraut, wo die Flüchtlinge auf jeden Fall zu uns kommen werden, das war eigentlich abzusehen. Und wenn du dich wahrscheinlich vor Ort in den entsprechenden Gebieten auch umgehört hättest, wo denn die Leute wirklich vorhaben hinzufliehen, ich glaube, da wäre schon auch Deutschland eins der Länder gewesen, die wahrscheinlich am meisten genannt worden wären. Die wollen halt in die EU. Ja, hören, natürlich. Ja, aber die EU, da können sie auch nach Griechenland, aber in Griechenland... Ja. Das bringt nicht viel. Aber bringt dir halt nicht viel. Hast du halt auch keine Zukunft. Ja, eben. Aber faktisch ist es doch so, dass ich glaube immer noch, auch wenn man sich die Zahlen da anschaut, auch jetzt immer noch, wahrscheinlich, weil die Zahlen sind ja von 2012, ist immer noch so ist, dass die Flüchtlinge, die hier bei uns aufschlagen, eher dann aus armen Ländern in Europa kommen, beziehungsweise aus Nordafrika dann über Italien aufschlagen. Weil, und da muss man halt auch mal den Vergleich sehen. Syrien ist ja bekanntlich Nachbarland von der Türkei. Und das, was da jetzt in der Türkei aufschlägt an Flüchtlingen, da reden wir über knapp eine Million. Ja, das sind richtig viele. Und die kriegen das auch irgendwie gestemmt. Ja. So. Und stecken da richtig Geld dran. Also mehr oder weniger gut. Das müssen wir, aber wir reden über eine Million. Aber du legst auch andere Standards zugrunde. Ja, weil, klar. Die haben halt ich kann ja auch auf der Panzerwiese eine Million Zelte hinschmeißen. Ja. Genau. Ja, gut. Klar. Das ist aber nicht das, was wir als wahrscheinlich als Unterbringungsstandard ansehen würden oder als menschenwürdig in irgendeiner Art und Weise. Ja, vor allen Dingen nicht im Winter. Ne? Ja, da kannst du es eh nicht machen. Es ist ja auch so, dass rein statistisch gesehen andere Länder wie zum Beispiel Malta nimmt in Bezug auf die Gesamtbevölkerung circa 5-mal so viele Flüchtlinge auf wie Deutschland. Ja. Also eben auch die Türkei, überlegt euch mal, Million. Ja. Eine Million. Auch die Zahlen, die genannt werden da. Ja, aber ich glaube, die haben da dieses Jahr schon 1 Milliarde Euro für aufgewendet, ja. Ja. Ich glaube, dass bei dieser ganzen Flüchtlingsthematik und Erstaufnahmethematik und so weiter und so fort, dass da auch ein bisschen, ich will nicht sagen, Angst in der Bevölkerung geschürt wird, aber dass da ständig irgendwie, sag ich mal, Zahlen ohne eine konkrete Bezugsquelle zu irgendwas anderem einfach rausgehauen werden, die erst einmal, sag jetzt mal, Panik erzeugen. Wenn ich natürlich sage, ja, 65.000 Asylbewerber kommen hier auf uns zu pro Jahr, dann denkst du, ja, okay, gut, aber wenn du dir mal überlegst, wenn du die im Endeffekt über die ganze Republik verteilst, ich war neulich in Sachsen-Anhalt, da gibt es zum Beispiel ganze Landstriche, die sind komplett entvölkert, da gibt es ganze Dörfer, wo Häuser leer stehen, wo kein Mensch drin wohnt. Also Platz wäre in Deutschland genügend, da um die alle... Ja, der Punkt ist halt, dann, was machst du mit den Leuten? Ja. Und dann, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir in Deutschland auch einen regelmäßigen, kontinuierlichen Bevölkerungsschwund haben, weil uns nämlich mehr Alte wegsterben als Kinder, sag ich jetzt mal, nachkommen. Und von daher werden wir um ein Beschäftigungs- und Bevölkerungslevel halten zu müssen, werden wir zwangsläufig Kräfte an irgendeiner Stelle aus dem Ausland herholen müssen. Aber dann brauchst du von vornherein schon eine Strategie, wie du damit umgehst, weil du kannst sie zwar im Osten, wo Platz ist, erstmal unterbringen, aber wenn die dann da quasi ghettoisiert sind, abgeschlossen von der Außenbevölkerung, langfristig hast du dann auch nichts davon. Wenn du sagst, okay, es geht jetzt darum, erstmal alle aufzunehmen, die halt Hilfe suchen, müssen sie irgendwo hin, aber dann brauchst du ja irgendeine Strategie. Ihr braucht Strategie. Jobs für die Leute. Was machst du mit denen? Die müssen ja dann auch irgendwie versorgt werden und irgendwie muss denen ja geholfen werden, weil wenn du sie einfach nur irgendwo hinsteckst, dann vegetieren die vor sich hin. Das bringt nicht viel. Die Frage ist, das hört sich jetzt natürlich irgendwie sehr platt auch irgendwie an, aber ob du nicht versuchen solltest, zum Beispiel Flüchtlinge in Arbeitsbereichen unterzubringen, die einfach einen extremen, sag jetzt mal, Nachwuchsmangel oder was haben, also zum Beispiel im Pflegebereich oder im, weiß ich nicht wo, dass du sagst, dass du versuchst, ihnen gezielt, sag jetzt mal, Anreize für so Bereiche zu geben. Ja, ich denke, da kommt es immer darauf an, was hast du für Flüchtlinge. Wenn du jetzt Flüchtlinge aus Syrien dir anschaust, da sind ja dann häufig auch hochqualifizierte Leute dabei, die einfach vor dem Krieg fliehen. Die fliehen ja nicht aus dem Land, weil es denen wirtschaftlich schlecht geht. Da sind vielleicht Anwälte, Ärzte und so weiter. Und da fände ich das schon eine ziemliche Herabstufung, wenn man dann sagen würde, so, du darfst jetzt hier Müllmann machen oder sowas. Ja. Klar, ein Großteil der Bevölkerung oder der Flüchtlinge, die hierher kommen, sind natürlich Wirtschaftsflüchtlinge, also sie fliehen, weil sie einfach in so schlechten Bedingungen in ihrem Land leben. Nicht nur wegen Kriegszuständen, sondern weil sie einfach keinen Job und nichts zum Essen haben. Und die können Sozialdienst auch erst leisten, wenn sie die Sprache können und die gewisse Ausbildung haben. Weil da muss der auch ein bisschen was können. Das ist doch auch gar nicht das Problem. Das Problem ist doch gar nicht, die zu integrieren, sondern das ist doch wirklich einfach mal der Umgang mit der Masse am Anfang. Ja klar, aber da brauchst du halt, da musst du dir halt irgendwann mal was überlegt haben, wie du es machst. Ja. Und das überlegt sich aber keiner, weil wer ist denn dafür zuständig? Das ist auch interessant. Wen interessiert das denn? Der Reiter hätte, glaube ich, gar nicht einstreiten dürfen. Ja, genau. Da hat er auch im Prinzip seine Kompetenz überschritten. Der Bezirk, glaube ich, der Regierungsbezirk Oberbayern ist das in München. Der eigentlich dafür verantwortlich ist. Der verweist aber, soweit ich da mal einen Artikel auf die Bundesregierung, dass die mehr Gelder zur Verfügung stellen sollen und dass die das alleine jetzt hier nicht stemmen können. Tja, Bürokratie trifft. Aber Geld allein ist es doch nicht. Du brauchst doch eigentlich einen Plan. Du musst doch wissen, wenn sowas passiert, dann muss erstmal das, dann brauche ich das, dann muss ich das. Das muss schon alles umgesetzt werden. Und ich glaube, daran hapert es doch schon, weil das keinen interessiert. Erstmal, das machst du dann, wenn es halt dann soweit ist, weil davor ist es eigentlich nur Zeit- und Geldverschwendung. Ja? Weil, wozu auch? Ich meine, irgendwo... Das ist wie adäquater Katastrophenschutz, der ja zum Beispiel damals bei dem Hurricane Katrina auch nicht funktioniert hat, obwohl die ja eigentlich davor ausgelegt sein sollten, weil das bei denen ja gang und gäbe ist und nicht zufällig passiert. Mhm. Und selbst das hat nicht funktioniert. Mhm. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass, sag jetzt mal, nach Deutschland und Europa, das Anfang der 2000er Jahre, da, zum Beispiel nachdem da in Ex-Jugoslawien der Bürgerkrieg zum Beispiel beendet war, etc., der Ostblock einigermaßen abgewickelt, dass da die Flüchtlingsströme zu der Zeit rückläufig waren. Ja. Und dass aufgrund dessen auch in Deutschland die Kapazitäten einfach wieder abgebaut wurden. Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Und die sind dann halt auf niedrigem Niveau geblieben und da hat sich dann halt keiner mehr was drum geschert. Ja. Also glaubt ihr denn, das würde ja unterstellen, dass das momentan wieder so was Temporäres ist. Glaubt ihr denn, dass dieser Flüchtlingsstrom abreißt? Ich glaube in nächster Zeit nicht. Nee, also ich glaube in den nächsten 5 bis 8 Jahren wird da kontinuierlich, also nachkommen, nicht zwangsläufig immer nur aus der Region des Mittleren Ostens, sondern das verteilt sich jetzt meines Erachtens über komplett Nordafrika da irgendwo rum. Das geht weiter mit, Somalia ist grundsätzlich immer, sag jetzt mal, eine Thematik, aber das geht weiter über Niger, über Mali, über Sudan. Tschad, Sudan. Ja. Aus den Ecken, da wird noch, und gerade halt die dann, sag jetzt mal, übers Mittelmeer dann nach Italien kommen und dann von da aus eigentlich mehr oder weniger in Zug gesetzt werden und zu uns weitergeschoben, da wird noch viel mehr nachkommen. Davon bin ich nämlich auch überzeugt. Also ich denke, dass das eher eine ganz dauerhafte Thematik ist. Ja. Weil die Spitzen, die jetzt reinkommen durch die Konflikte in Syrien und so weiter, das ist ja immer noch nicht die Masse, die hier aufschlägt. Ja. Und irgendwie haben wir nicht historisch sogar irgendwie die Verpflichtung, uns darum zu kümmern? Weil wir haben ja diesen ganzen Kontinent so ein bisschen vermurkst. Ja, eigentlich hat Europa da tatsächlich vor 100 Jahren sind wir da eingefallen, und zwar jedes Land von Europa ist da eingefallen in verschiedenste. Andorra nicht. Das wurde dann, Andorra ist raus. Die haben es finanziert. Ja, so. Und dann wurde das untereinander so ein bisschen am Reißbrett wurde das aufgeteilt. Man hat halt ein Lineal genommen, das kriegst jetzt du, das nehmen wir. Vollkommen ohne Überlegung, wer sind denn da die Bevölkerungsgruppen, wie setzen die sich überhaupt zusammen? Dann hat man sich da breit gemacht, hat die mal so ein bisschen als Sklaven verarbeitet und denen sonst irgendwie ein bisschen schlecht getan. Und dann ist man wieder abgehauen. Und jetzt hat man den Salat. Ja. Dass das natürlich zu Spannungen führt, ist klar. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Nee, vorerst nicht. Also ich glaube, da müsstest du einen viel größeren Ansatz irgendwie fahren. Da müsstest du mehr oder weniger den kompletten afrikanischen Kontinent eigentlich neu strukturieren, besser versorgen, eigentlich Arbeit aus sich selbst heraus schaffen können. Aber man überlässt den Chinesen, die eigentlich kein Interesse an der Bevölkerung haben. Und den Indern. Ja, die beuten es halt aus. Die beuten es halt aus, klar. Das wäre vielleicht nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge. Kenia ist, glaube ich, weltgrößter Rosenproduzent und das gesamte Rosengeschäft in Kenia ist komplett in indischer Hand. Also. Ja. Spaß, Lenz. Ja, Spaß dir. Ich wolle Rose. Wolle Rose kaufen? Ja. Ich würde sagen, wir machen mal das nächste Bier auf, oder? Ja. Also, der Mann mit dem Bier ist da. Wir trinken das nächste Bier. Dazu kann ich jetzt überhaupt nichts sagen. Wie heißt's? Es heißt Kampa oder Kamba Brauerei aus Trochtlaching, also hier aus Bayern. Auch ein Pale Ale. Hat mich einfach angelacht. Ja. Ist eine junge Dame vorne drauf. Prost. Prost. Zum Wohl. Ewig lockt das Weib. Ortschaften mit Ing hinten sind eigentlich immer in Bayern, oder? Im Gegensatz zu Baden-Württemberg, da sind sie eher mit Ach hinten. Oh, das ist überhaupt nicht bitter. Ja, Ing, da fällt mir wieder das fucking hell ein. Ja. Fucking hell, ja. Das ist aber aus Österreich. Ist es aus Österreich? Das ist Österreich. Ich dachte, es ist aus Fucking. Fucking ist in Österreich. Scheiße, verdammt. Dann doch nicht alles in Bayern. Ja, vielleicht eher in dem Sprachraum. Ja, im Alpenbereich. Also das fällt ein bisschen ab gegenüber den anderen beiden. Ist ein bisschen geschmacksneutral, oder? Wenn du natürlich gut vorbereitet gewesen wärst, dann hättest du uns eine ansteigende Reihenfolge präsentiert. Ja, dazu muss man natürlich alles davon schon mal getrunken haben. Das schmeckt so ein bisschen nach Löwenzahn. Nach Löwenzahn? Habe ich noch nie gegessen. Es ist aber auch nur ein Pale Ale, es ist kein Indian Pale Ale, ja, weil ein IPA. Das heißt, da ist weniger Hopfen drin. Richtig, ja. Richtig. Ja, nee, mir schmeckt es gut, ich bin ja da. Jens? Was? Ich lese mal kurz vor. Duftendes Aroma nach exotischen Früchten wie Mango, Papayas, Löwenzahn und Holundernoten. Du hast es gelesen, oder? Kein Mensch kommt auf Löwenzahn. Betrüger. Ich hab's gelesen. Der knackte Betrüger, du. Also wirklich. Der Schiss kommt auf den Tisch, ja. Nee. Ach, ich wollte einfach nur eurem Ansehen maximal. Ja. Aber so ein bisschen Holunder kommt schon. Ja. Holunder, und hat nur Holunder, die Welt wird immer bunter. Nur 5,2%. Ja, kann man auch mal zwei trinken. Ja. So, also ich finde es sehr lieblich, das kann man schon auch trinken. Ja. Lieblich. Lieblich. Aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Nee. Also ich habe mir ja meinen Favoriten fürs Letzte aufgehoben, also rein so optisch. Ich bin gespannt. Da bin ich mal gespannt. Eisenharz. Ja. Das ist jetzt ein kleiner Cliffhanger, ne? Ja. Davor müssen die Hörerinnen und Hörer noch durch schwere Kost. Nochmal unser Geseire ertragen. Genau. Oder einfach die nächste Kapitelmarke überspringen, anspringen. Naja, vielleicht setze ich keine. Gut. Du kannst ja falsch setzen, irgendwo mitten rein. gute Idee. Ich hasse das machen wir dann an Halloween. Ich hasse das bei Hörspiel-CDs wie die Pest, wenn die jedes Mal den gleichen Scheiß machen, nämlich das Kapitel mit Musik anfangen zu lassen. Mhm. Wo ich mir denke, setz doch die Musik ans Ende vom Kapitel, wenn ich es durchhöre, hat es den gleichen Effekt und so kann ich wenigstens, wenn ich weiter skippe, gleich in die Action wissen, ob ich da schon war oder nicht. Ja. Naja. Ich hatte am Montag vor 2 Wochen ein Moderationsseminar und meine Aufgabe als Moderator war es in so einem Rollenspiel meinen Teil, also eine Runde zu moderieren, wo Leute eine Liste an Kandidaten aussuchen sollten, die für so ein Führungskräfteseminar ausgewählt werden. Es waren irgendwie 5 5 Bewerber und 3 davon konnten nur ausgewählt werden und wir mussten uns irgendwie darauf einigen, wessen Bewerber denn jetzt da irgendwie sinnvollerweise mit dazukommt. Und ich habe das Ganze eben versucht, so ein bisschen methodisch so zu lösen, dass ich gesagt habe, okay, wir überlegen uns einfach, was wir in unserer hypothetischen Firma als Führungsqualitäten so gut finden. Und habe das dann so gemacht, dass jeder doch sagen soll, was ihm persönlich als Eigenschaft an Menschen am wichtigsten ist, damit sie gute Führungskräfte sind. Habt ihr davor erst eine Firma definiert, damit man weiß, ja, das war braucht also, man? Nein. Wir haben einfach das so ganz plain einfach hingerotzt. Ja, jeder hat so ein kleines DIN A4-Blatt mit Anweisungen bekommen. Ja. Halt so ein Setup wie so ein normales Rollenspiel halt. Ja. Schnell erklärt, 10 Minuten Vorbereitung und dann rein in die Moderation und die Diskussion. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ich habe dann eben jeden nach seiner Top-Eigenschaft einer Führungskraft befragt und im Grunde genommen... Öffentlich oder einzeln? Nee, öffentlich, also schon in der Diskussionsrunde und hinterher kam raus, es muss halt das totale Manager-Arschloch sein. Also irgendwie haben sie alle gesagt, top ausgebildet, also der muss richtig Ahnung von der Sache haben, der muss auch noch ein gutes Standing in der Firma haben, muss leistungsbereit sein, soll auch über Leichen gehen, so ungefähr, ja. Soll über Leichen. Naja, auf jeden Fall, unser Coach hat da gesagt, Moment, ich muss euch hier mal ganz kurz stoppen. Ihr seht schon, was der Jens jetzt da gerade an Flipchart gemalt hat, was ihr euch hier als optimale Führungskraft vorstellt. Mhm. Ja, das ist eigentlich das größte Arschloch, der euch über den Weg laufen kann. Der euch auch jeden Tag niedermachen. Genau, der ich euch richtig kaputt machen würde. Und das hat mich dann auf das nächste Thema gebracht, worüber ich mit euch reden wollte. Nämlich so ein bisschen dieses... was für ein Menschenbild existiert eigentlich in der Wirtschaft, also in Unternehmen, insbesondere in so ja, Karrierezirkeln und auch überhaupt in Wirtschaftswissenschaften an sich. Und dann kam lustigerweise auch noch, ich glaube letzte Woche war das, so ein Artikel vom Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, der auf süddeutsche.de geschrieben hat, dass die Wirtschaftswissenschaftler und Ökonomen in den letzten Jahren ja eigentlich sehr an Ansehen verloren haben, nachdem sie irgendwie keine Antworten auf die Finanzkrise wussten und irgendwie hier die Welt so finanziell oder ökonomisch so ein bisschen erklären aus allen Fugen gerät und sie das nicht erklären können. Und er jetzt der Meinung ist, es wäre eben mal Zeit, weiß nicht, wer von euch den Begriff schon gehört hat, außer dem Kai, den Homo Ökonomicus, also den rationalen, emotionslosen Menschen aus den Wirtschaftswissenschaften zu verbannen und da einfach irgendwie ja komplexere Metriken irgendwie in die Wirtschaftswissenschaften einzuführen, um einfach menschliches Verhalten auch korrekt in wirtschaftlichen Modellen widerspiegeln zu können. Ja. Und nachdem ich dann eben dieses Moderationsseminar hatte und dieses Ding dann noch gelesen habe, bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, ob wir denn eigentlich tatsächlich noch in einer Welt uns bewegen tagtäglich, ja, so im Job, der wir uns eigentlich noch bewegen wollen, wenn nämlich so Sachen wie Aufrichtigkeit oder Geradlinigkeit, Menschlichkeit, so irgendwie zwar noch zählen, aber immer eigentlich untergeordnet sind. Ja. Klar, ich meine, Unternehmen haben als Ziel Gewinnmaximierung. So, das ist halt irgendwie so. Aber für mich ist immer die Frage, wie man sowas macht. Ist es denn immer so gesetzt? Muss das denn jede Firma haben, dieses Ziel? Es ist halt am einfachsten. Weil zum Beispiel die Philosophie einer von anderen Firmen wie bei Genossenschaften oder sowas, ist es ja eher, es muss halt funktionieren, es muss halt für alle irgendwie gut sein. Und es geht jetzt nicht unbedingt da, man muss zwangsläufig immer wachsen. Das hat ja eigentlich meistens nur, das muss ja immer ein Aktienunternehmen, damit du halt die Shareholder fütterst. Wenn du nicht wächst, dann bist du halt schlecht. Bist nicht attraktiv, ja. Bist nicht attraktiv und du fällst. Und das ist dann bist du, also du bist gezwungen zu wachsen, ansonsten fällst du nämlich ins Bodenlose, weil wenn das Vertrauen der Shareholder irgendwann mal raus ist, dann springen sie ab, das macht es noch schlechter, dann kriegst du noch weniger Geld, deine Aktie verfällt, damit verfällt dein ganzes Ansehen und die ganze Firma verfällt. Also da hast du doch das Problem eigentlich. Eher. Aber das ist ja nicht unbedingt zwangsläufig, muss jede Firma meiner Meinung nach wachstumsgetrieben sein. Wenn du sagst, ich habe irgendwie eine gesunde Größe, irgendwie ist es für alle okay und alle verdienen gut und wir können halt auch irgendwie mit der Inflation und mit sonstigem können wir eigentlich alles gut umgehen, wir werden nicht pleite gehen, dann heißt es ja noch, also dann musst du ja nicht zwangsläufig sagen, ich muss jetzt expandieren. Aber ist das für jede Firma, meinst du, durchführbar oder sprechen wir bei dem Modell, was du jetzt meinst, eher von dem, sag jetzt mal, mittleren, bis zum mittleren mittelständischen Unternehmen und alles, was darüber hinausgeht, was größer ist, musst du irgendwie, sag jetzt mal, einen Wert haben, an dem du dich anders orientieren kannst, weil du da so ein generelles Wohlbefinden irgendwie nicht zwangsläufig als vermittelbaren Wert hast. Ja, das ist ja das, wie zum Beispiel ein Aktienunternehmen hat. Dadurch, dass du halt Teilhaber hast, die eigentlich mit dem Unternehmen an sich nichts zu tun haben, sondern die nur daran interessiert sind, Profit dass ihre machen. Anteile steigen, dann bist du natürlich daran, bist du gezwungen zu wachsen. Anders wird ja der Aktienwert und der Kurs nicht steigen. Ja. Und, beziehungsweise, weil es keine Dividende ausschütten kann. Kannst du auch keine Dividende ausschütten und dann bist du natürlich uninteressant. Aber Menschen sind doch nicht so, dass sie immer nur nach maximalem Gewinn streben. Das nicht, aber am Aktienmarkt sieht man das ja. Am Aktienmarkt ist der Mechanismus eben einfach dieser, ja? Wenn du dir das anschaust. Ja, aber der Aktienmarkt ist doch jetzt nicht irgendwie von Maschinen betriebenes Ding. Ich glaube, es hängt schon sehr stark damit zusammen, wie sehr du dich selber jetzt mit der jeweiligen Firma verbunden fühlst. Also wenn mir das jetzt relativ wurscht ist, ob das jetzt Versicherung A, B oder C ist, von denen ich Aktien habe, dann geht es mir eigentlich wirklich da bloß darum, da möglichst viel Kohle irgendwie rauszukriegen. Aber wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt von einem Unternehmen spreche, das von mir aus biologische Kräuter anbaut oder was, da fühle ich mich unter Umständen viel persönlicher in der Thematik, in dem Unternehmen mit drin. Da sage ich, mach das mal lieber gescheit. Ja. Da muss nicht unbedingt hinterher der Riesengewinn dabei rausspringen. Schau mal lieber, dass das hier ordentliche Qualität ist. Und ja, aber wenn man sich das anschaut, also ich weiß nicht, ich meine, ich hätte das schon mal in einer der vorherigen Folgen erzählt, aber Wiederholung ist ja bekanntlich gut. Auch da wiederum das Unternehmen, das Mutterunternehmen von dem Unternehmen, wo ich jetzt tätig bin, die kommen oben aus Baskenland, also Norden von Spanien. Und als das Unternehmen gegründet wurde, das wurde vom Pfarrer gegründet, der praktisch Arbeit in die Region bringen wollte, weil einfach die Region komplett da niederlag und keine Arbeitsplätze da waren. Ja. Und das zeigt sich auch heute noch, dass eben, weil es eine Kooperative ist, eigentlich der Unternehmenszweck der ist, Arbeit zu beschaffen und dass die Familien in der Region ihren Unterhalt verdienen können. Mhm. Und wenn die mal ein Jahr keinen Riesengewinn machen, ist das auch gar kein Problem. Ja? Darum geht es da nicht vorrangig. Ja. Und in Deutschland, gutes Thema, also da ist es fast so, in dem Baskenland gibt es ganz, ganz viele Kooperativen. Also das ist sehr, sehr weit verbreitet. Ja. In Deutschland, wenn wir mal auf das Beispiel kommen, eben ab einer gewissen Unternehmensgröße ist das nicht mehr umsetzbar, würde ich sagen, jein. Weil auch die stiftungsgeführten Unternehmen verfolgen ja häufig dann doch ein bisschen langfristigeren Ansatz als jetzt die aktiennotierten oder börsennotierten Unternehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal vergleiche Bosch, was ein Stiftungsunternehmen ist, mit BMW oder Siemens. Ja? Mhm. Obwohl BMW auch ein schlechtes Beispiel ist, weil ja da fast die Mehrheit bei den Quants liegt. Aber sagen wir mal Siemens gegen Bosch, dann, wenn ich mir das anschaue, ist Bosch das deutlich langfristiger ausgelegte Unternehmen. Die reagieren also nicht, man hört nicht so viel in der Presse ständig, Bosch entlässt 10.000 Leute, Bosch in der Krise, höre ich nicht. Ja, also da kriegst du am Aktien- oder in der Wirtschaftspresse nichts mit, wohingegen ein Aktien- oder ein börsennotiertes Unternehmen da viel stärker in der Kritik steht, eben weil die Shareholder eben jeder ist. Also das ist halt anonym. Genau. Ja, und da ist einfach der Unternehmenszweck ist Shareholder Value maximieren. Genau. Und bei einem stiftungsgeführten Unternehmen oder ein Unternehmen, was in der Stiftungshand ist, ist eben der Ansatz ein anderer. Und das geht schon in die gleiche Richtung rein. Ja. Und glaubst du denn, dass bei Bosch so im Alltag ein anderer Ton vorherrscht als bei Siemens? Ich weiß es nicht. ich glaube, dass das schon auch sehr, da darf man sich keine Illusionen hingeben. Das ist, glaube ich, auch schon ein sehr, sehr krasser Großkonzern, wo schon auch letztlich die gleichen Werte gelebt werden. Ja? Vielleicht mit Abstrichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich haben wir im Bekanntenkreis unheimlich viele Leute, die bei Siemens arbeiten. Mhm. Und ich war ja selbst lang genug bei dem Laden, deshalb kenne ich das ganz gut. Mit Bosch-Mitarbeitern habe ich noch nicht so wirklich viel gesprochen. War nicht der eine Kumpel von euch bei Bosch? Der Alex. Ja. Was hat der denn erzählt? Ich habe mit dem Alex da nie drüber gesprochen. Ich glaube, der ist da einfach nicht so empfindlich wie ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass man da den Unterschied merkt. Gut, auf der anderen Seite, Lidl oder Aldi sind auch stiftungsgeführt. Ja, also wobei ich bei Aldi das nie so negativ höre. Ich höre das eher beim Lidl. Ja. Aber ich glaube, bei Aldi und Lidl, da musst du wahrscheinlich auch nochmal... Das ist halt die Branche einfach. Ja. Die Branche. Du musst halt vor allem wahrscheinlich bei Aldi und Lidl auch ein Stück weit unterscheiden, ob du dich jetzt im mittleren bis gehobenen Management befindest oder ob du, sag jetzt mal, über die ganzen Verkäuferinnen vor Ort in den Läden... Kassiererinnen. Und von der unteren Bereich, da hörst du halt auch immer die negativen Schlagzeilen, aber vom gehobenen Management von Lidl und Aldi, da hörst du auch keine negativen Schlagzeilen. Ja, wenn du da im Marketing hockst oder sowas, ist wahrscheinlich auch anders. Klar. Nee, aber dann kommt es wahrscheinlich auch stark halt auf die Philosophie der Stiftung drauf an, wie man denn vorgehen möchte. Ja, was ist der Zweck? Ist es da auch, genau. wollen die ihr Stiftungsvermögen maximieren oder sagen sie, uns geht es eher darum, dass wir hier auch möglichst viele Leute in Lohn und Brot, oder wie sagt man? Ja. Brot und Arbeit, nee, Lohn und Arbeit. Die sind doch auch nur Stiftungsunternehmen, um Steuern zu sparen, oder? Das ist halt die Frage, ja. Das kann ist schon passieren, doch, ja. Die Deutsche Bank hat... das Video habe ich geschaut. Habt ihr das Video geschaut? Ja. Nee. Das verlinke ich noch. Also die Deutsche Bank hat in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, so ein bisschen so einen Verhaltenskodex aufzustellen. Und es gibt wohl einige Investmentbanker, die wohl kontinuierlich so ein bisschen daneben liegen in ihrem Verhalten. Hauptsächlich aufgedrängt ist das durch die Finanzmarktregulierung, also dass sich die Leute in Verhaltenskodex unterwerfen sollen oder die Firmen. Und der Co-Chef vom Deutsche Bank Investment Banking hat in einer internen Videoansprache irgendwie getextet, dass was war das für eine Ansprache? Eigentlich so an Händler, wo es darum ging, ich wollte sie nur mal drauf aufmerksam machen. Nee, so war der Tonfall gar nicht. Also ihr müsst euch da vorstellen, so ein Typ in Anzug und Krawatte, ziemlich bulliger Typ, und macht da eine ziemlich straighte Ansage. Also nach dem Motto, ey, ich guck mir das genau an und wenn hier irgendjemand noch Scheiße macht, dann fliegt der raus. Also das war so zwischen den Zeilen, ja, also ziemlich straight. Ja. Nee, nicht zwischen den Zeilen, das war auf den Zeilen. Ja. Also, Fahne winkend, aber raus. Aber um was für Verhalten geht's da genau? Ich glaube, es geht tatsächlich so ein bisschen PCs, ja. Also die Leute sollen sich halt einfach nicht daneben benehmen. Okay. Also weder in der Wortwahl, auch in der noch internen Kommunikation. Also es geht da wirklich... Verhalten gegenüber anderen Kollegen, aber auch gegenüber Kunden. Ja. Und daraufhin haben doch viele das Unternehmen. Ja, verlassen. Spiegel Online hat dann getitelt, irgendwie, dass wohl einige große und wichtige Händler der Deutschen Bank die Deutsche Bank daraufhin verlassen haben und dann irgendwie zu Hedgefonds gegangen sind. Weil die halt weiterhin Neger sagen wollen. Oder wie? Ja. Auf Deutsch, ja. Genau. Ja, ich glaube auch, da geht es halt auch um dieses Wall Street-Klischee, Drogen abends in die Strip-Bars und so weiter. Ja, man will halt den Lifestyle aufrechterhalten, weil dem halt taugt. Ja. Die Frage, die sich mir bei so Sachen stellt, die stelle ich mir aber auch in anderen Bereichen bezüglich manchen Kunden, die man vielleicht so hat. Warum sagt man nicht einfach, wenn so jemand irgendwie geht oder keine Ahnung, warum kannst du da nicht offenen Herzens eigentlich sagen, weißt du was, einen wie dich haben wir auch gar nicht gebraucht. Also da wird dann immer, dass die alle gehen, das wird halt dann jetzt irgendwie bejammert und bedauert und eigentlich müssten wir eigentlich... Ich glaube, das war einfach mal nur eine gute Schlagzeile. Ja, ja schon, aber trotzdem muss man eigentlich, müsste man eigentlich sagen, wenn ich jetzt dieses neue Unternehmensbild haben will und leben will, dann muss ich eigentlich froh sein, dass die Leute hier weggehen. Ja, ist ja, also wie gesagt, das ist ja auch nicht wirklich mit Zahlen belegt oder sonst irgendwas, wenn man da spricht. Und auch vor allem, wer geht da? Sind das die Outperformer? Sind das wirklich die Top-Leute, die sagen, hier, wenn ich nicht länger Blackjack und Nutten habe, dann kann ich hier nicht vernünftig arbeiten. Könnt ihr mich arbeiten? An meinem blanken Metallarsch lecken, ja. Oder sind das irgendwelche Vollhorste, die keine Leistung da gebracht haben, ja? Also Aber ich fand das schon, also ich fand dieses Video schon etwas bizarr. Also wenn, ja, das sollte sich einfach jeder mal angeschaut haben. Und sich vorstellen, er öffnet seinen E-Mail-Ordner. Ja, und wer war der Typ? Der war Head of HR. Nee, war der nicht Head of HR? Nee, der ist Co-Chef vom Investment Banking der Deutschen Bank. Interessant. Also es ist echt so, auch wie der da steht und das so runter, and this will have consequences and und so richtig so hier, ruckzuck ist die Fresse dick. Ja, so. Ja. Das war schon, wenn ich mir überlegen, ich würde morgens in die Firma kommen, hätte so ein Video in der Inbox. Ja. Ich würde sagen, okay. Nehmt dir mal die Drogen so, weg. So. Und wer hat in die Kamera gegeben? Was, bin ich in einem Samwer-Unternehmen gelandet? Ja, genau so. Genau so. Richtig. Ja. Das war ja auch irgendwie auf Spiegel Online gestanden. So. Ja, genau. Dass irgendwie die Samwer-Brüder da so ganz übel drauf sind, ja, dass sie die Leute richtig rund machen, aber dass es den Leuten total taugt, einigen. Ja, das ist halt, ich glaube, im Investmentbanking ist doch auch so ein typisches Berufsfeld. Also ja, mir entweder, gefällt das schon auch manchmal so ein bisschen. Entweder hast du da richtig Bock drauf. Sag mir jetzt mal, dich jetzt mal abgesehen, du machst ja mehr Verwaltung, aber jetzt so richtig, wo es halt darum geht, jeden Tag zu schauen, wo kriege ich irgendwie was rausgequetscht? Mhm. So wie es irgendwie bei der Stromderegulierung in den USA war, wo die sich gegenseitig angerufen haben und so, mit 30 setzen wir uns zur Ruhe, ich habe da angerufen, die machen das Kernkraft dicht für die nächsten 5 Stunden, wir müssen jetzt abkaufen und so. Mhm, ja. Also ich glaube, das ist so, wo du halt echt irgendwie so einen Kick kriegst irgendwie, als würdest du koksen oder sonst irgendwas, weil das halt, also das, ich glaube, das ist halt so ein Berufsbild, wo auch Menschen drauf anfliegen, die halt das richtig geil finden und dann finden die auch so eine Ansprache wahrscheinlich auch wieder cool. Ja, weil ja, ich habe das auch einfach viel lieber, dass ich mit Leuten irgendwie ein bisschen derber und klarer und straighter rede, als jetzt irgendwie eine Chefin, die irgendwie nicht weiß, wie sie formulieren soll, was sie will. Ja, das vielleicht schon, aber auch wenn jemand klare Worte wählt, muss ich deswegen ja noch nicht irgendwie, sag jetzt mal, einen Ton irgendwie anschlagen, der wirklich die Leute runtermacht. Ja, klar, natürlich in der Extreme natürlich nicht. Da hast du schon recht. Ich meine, das ist wie in der Beziehung. Ich kann daheim, ich muss halt vielleicht auch irgendwie hin und wieder sagen, das, dieses und jenes stelle ich mir eigentlich eher so und so vor, aber trotzdem kann ich dann nicht irgendwie sagen, ey du Schlampe, das machen wir ab jetzt anders. Also nein. Ja, ja, klar. Im Investmentbanking kannst du so. Okay. Und jetzt bringt mir Knet. Ja, ich muss in dem Zusammenhang muss ich nur, hatte ihn bis dahin verpasst und habe dann vor 3 Wochen auf iTunes geguckt, The Wolf of Wall Street. Den habe ich noch nicht gesehen. Alter, wenn das wirklich der Realität entspricht, was da in den 80ern in der Wall Street um und rum ging, dann verstehe ich, dass die Deutsche Bank so Ansagen macht. Ja, gut. Mein lieber Freund, ja. Also sehr empfehlenswert, guter Film. Was wir jetzt noch nicht so. Also in dem Artikel, aber auch irgendwie von der Süddeutschen, was du gepostet hast, drin war, was wir jetzt noch gar nicht so irgendwie gerade thematisch aufgeschlüsselt haben, ist dieses, was denn der Mensch da draußen eigentlich will. Ob jeder von uns persönlich glücklicher und ist und ob es jedem besser geht, wenn er einfach immer schaut, dass mehr Knete reinkommt. Mhm. Oder ob es eigentlich andere Faktoren in irgendeiner Art und Weise gibt, die da vielleicht auch noch mit reinspielen. Mhm. Also du hast die Erfahrung leider noch nicht gemacht, aber wir drei können das wahrscheinlich ein Stück weit irgendwo bestätigen, dass es manchmal einfach zum Beispiel von mir aus Zeit mit den Kindern zu verbringen bedeutet mehr Wert ist, als wie das jetzt nochmal irgendwo, weiß ich nicht. Ein tollerer Fernseher auch. Tollerer Fernseher, das ist ein schlechtes Beispiel bei mir, aber grundsätzlich wahrscheinlich ein tollerer Fernseher irgendwie da ist. Wie willst du eigentlich was zum Weltfernsehtag erzählen? Da kann ich viel dafür gemacht. Ich nehme die andere Position ein. Ach so. Wir haben ein konträres Gespräch wahrscheinlich. Ah, okay. Der Weltfernsehtag. Ja, ich glaube einfach, dass das beobachte ich bei mir selbst auch, dass man irgendwie so eine, irgendwann mal so einen Grenzwert erreicht. Also, dass du auf einem gewissen Gehaltslevel, sage ich mal, der jeweilig mehr Euro, der eigentlich nicht mehr viel mehr bietet. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich bewege mich jetzt auf einer Ebene, wo ich sage, mit dem Geld kann ich gut leben, wenn es mehr ist, bringt mir der einzelne Euro nicht wirklich den riesen Benefit, dann habe ich doch lieber mehr Freizeit. Ich glaube, das hat noch nicht mal was mit der kalten Progression zu tun, sondern das ist generell so. Ja, ja. Aber das ist eine menschliche Einstellung. Ich glaube, viele funktionieren da nicht so, sondern du orientierst dich halt immer schnell dann wieder an neuen Ansprüchen. Also du sagst halt dann, naja, wenn ich halt mal deinen Porsche habe, dann hast du den Porsche, aber dann denkst du ja, aber so ein Bentley wäre ja auch geil. Und der kostet halt dann nochmal das Dreifache oder so. Und dann musst du natürlich wieder aufsteigen. Und dann siehst du irgendwie, na, ich könnte aber auch ein größeres Haus haben. Ich glaube aber wirklich, dass unsere Generation da wirklich einen Großteil umdenkt. Hm. Also ich glaube, dass es nicht mehr so, so stark ist, wie das vielleicht der Generation war, die zum Beispiel in den 80ern, wo dieser Kapitalismus so auf die Spitze getrieben wurde und diese Gier so auf die Spitze getrieben wurde. Ich glaube, dass in unserer, wenn man den Freundeskreis als repräsentativ annimmt, was er natürlich nicht ist, würde ich sagen, dass bei uns wahrscheinlich im Freundeskreis eigentlich 90-95% der Leute das unterschreiben würden, dass sie sagen, okay, jetzt irgendwie 15.000 Euro mehr im Jahr oder 10 Tage mehr Urlaub, dass ich glaube ich viele sagen würden, ich nehme die 10 Tage mehr Urlaub. Ja. Ich sag mal so. Also bei 15.000 ist jetzt da schon, sag jetzt mal, das ist schon ganz schön, ganz Hausnummer, weil das sind über 1.000 Euro mehr im Monat. Aber ja, oder ich weiß, es kommt ja, lassen wir uns mal nicht an den Zahlen festhalten, aber ja. Also, dass irgendwie, dass man sagt, okay, da sind mir andere Dinge wichtiger, ja. Also wenn du dafür halt deutlich mehr schuften müsstest oder sowas, dann überlegst du es dir halt, weil du dir denkst, okay, dann müsste ich ja, und so wäre es ja meistens, aber weil wenn du die nächste Stufe in einem Unternehmen erreichst, heißt es ja nicht, dass eigentlich deine Arbeitsleistung gleich bleibt. Ja. Das ist klar, aber wenn du die nächste Stufe in diesem Unternehmen erreichst und dir dann aussuchen kannst, ob du in dieser nächsten Stufe, wo du mehr Leistung bringen musst, dafür 15.000 Euro mehr kriegst oder 10 Tage Urlaub mehr kriegst, da schaut die Rechnung schon nochmal anders aus. Ja, klar. Das andere mit dem von den 80er Jahren, das kann ich ehrlich gesagt nicht zu 100% unterschreiben. Weil ich, wenn ich mich mit älteren Arbeitskollegen unterhalte, die also im Gegensatz zu uns halt in den 80er Jahren auch schon durchaus gearbeitet haben, in den 80ern und Anfang der 90er Jahre, zumindest bei mir im Betrieb oder im Gewerbe, die sagen alle durch die Bank durch, ganz ehrlich, das, was wir heute machen, ist bloß noch irgendwie mehr oder weniger jonglieren, dass es überhaupt irgendwie am Laufen ist. Und damals haben wir irgendwie noch vernünftig und für alle so gearbeitet, dass jeder da zufrieden mit heimgehen konnte. Und jetzt ist jeder eigentlich nur noch genervt. Zum Getriebener, dass man mehr der Getriebene ist. Ja, ich glaube, das ist halt generell ein Thema, dass natürlich die Anforderungen im Job natürlich gestiegen sind und dass das alles viel schnelllebiger geworden ist. Also dass man heutzutage nicht mehr die Zeit hat, um Dinge in Ruhe zu machen, sondern dass man ständig angetrieben ist und da einfach die Anforderungen einfach so extrem geworden sind, wie schnell eine Reaktionszeit zu erfolgen hat, einfach auch durch die Kommunikation, ja. Mhm. Oder die Kommunikationsmöglichkeiten. Aber was ich damit meine, in Bezug auf die 80er meinte ich mehr, auch vielleicht jetzt nicht in dem Gewerbe, wo du dich jetzt auf, aber ich sag mal in der Bankenbranche oder in der Industrie, dass da einfach die Wichtigkeit des Jobs und dem, was dabei rumkommt an Geld, einen höheren Stellenwert hatte als heute. Zumindest in den Berufsgruppen, sage ich mal, Banker, Unternehmensberater und so weiter. Das ist zwar heute da auch noch so, aber ich glaube, dass viele sich heute sagen, okay, ich will lieber mehr Freizeit haben und weniger und verzichte dafür auf nachher den einzelnen Euro mehr. Haben wir ja gleich auch noch ein Thema, wo wir auch da drauf kommen. Können wir jetzt gleich überleiten. Ja. Gleich überleiten, genau. Wobei da die persönliche Situation, denke ich, auch nochmal entscheidend ist. Also wenn ich Single wäre und meine Freizeit im Prinzip, blöd gesagt, so ausschauen würde, dass ich irgendwie besoffen zu Hause rumliege, weil ich auskatern muss? Ja, keine Ahnung, aber dass ich für mich selber irgendwie was mache, dann glaube ich, dann wäre ich mir nicht sicher, ob mir dann 10 Tage mehr, wo ich mir erstmal überlegen müsste, was tue ich an diesen Tagen, ob das dann so viel mehr wert wäre. Klar, Lebensumstände spielen damit. Ja, definitiv, klar. Die Freizeit nimmt zu, wenn ich halt irgendwie familiäre Verpflichtungen dann so habe, dann habe ich noch mehr einen Drang, mehr Freizeit zu haben, ja, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja. Aber das ist auch neu, glaube ich, so ein bisschen. Wir sind ja auch, glaube ich, eine neue Generation von Männern, die auch mit ihrer Familie was am Hut haben. Ich glaube, das war nämlich vor 30 Jahren auch noch nicht unbedingt der Fall. Ja, vor 30 Jahren warst du auch halt der Ernährer der Familie und jetzt sind halt beide. Genau, aber da hast du halt auch dann, da hast du aber dann auch halt mehr geschuftet oder sowas. Also da war es halt klar, du hast dich halt auch nicht, vielleicht gar nicht so richtig damit identifiziert. Ich weiß nicht, ob du mehr geschuftet hast oder ob einfach von dem, wofür du geschuftet hast, hinterher mehr übrig geblieben ist. Ja gut, das vielleicht auch, aber ich denke mal, dass man sich, also ich, dass da auch die Einstellung zur Familie schon noch eine andere war. Du warst halt der Arbeiter und hast halt die Familie versorgt und der Rest lief dann schon. Und am Sonntag hast halt mit deinem Sohn mal im Garten gekickt, das war's aber dann. Um den Rest, Schule, sonstiges, Problemchen und so, hast dich eigentlich nicht gekümmert. War ja eigentlich nicht so interessant. Warst nicht so anwesend, ja. Ja, also man hat ja häufig das Gefühl, dass man sich, also die gesellschaftliche Freiheit, ja, oder die gesellschaftliche Offenheit, die erkauft man sich halt wirklich durch dieses Work-Life-Balance-Optimierungsproblem. Also mir geht es tatsächlich so, dass ich immer das Gefühl habe, dass mir die Zeit verrinnt. Also dass die Sachen, die mir eigentlich wichtig sind, dass ich dafür nicht ausreichend Zeit verwenden kann, so wie ich das gerne möchte. Vielleicht ist das, wie ihr gerade sagte, der eine persönliches Problem, eine individuelle Fragestellung. Aber ich glaube schon, dass das so ein Grundsatzthema für viele Leute ist. Ich glaube, grundsätzlich geht wahrscheinlich die Fragestellung in dem Moment los, dass du erstmal für dich selber ganz persönlich dein Work-Teil und dein Life-Teil irgendwie definieren musst. Und zwar, ob Work für dich im Prinzip Arbeit in der Firma ist oder ob da auch Hausarbeit und Reifenwechseln dazu zählt oder ob da auch, sag jetzt mal, sich mit den Kindern, wenn nicht mit ihnen spielen, aber zumindest beschäftigen auf eine Art und Weise wie Zähne putzen, wickeln, füttern, ins Bett bringen, etc. etc. Ob das für dich alles. Hausaufgaben machen später mal, ob das für dich unter Work fällt oder ob das für dich unter Life fällt. Und da denke ich mal, ist, je nachdem, wie breit oder eng du da deine Range setzt, schaut auch deine Work-Life-Balance aus. Wenn das alles Work ist, dann habe ich eigentlich, glaube ich, 90% Work. Du hast auch so eine Work-Work-Balance. Ich habe so eine Work-Work-Balance, glaube ich, in meinem Leben. Life ist dann die 10 Minuten, wenn ich aufwache nachts und gerade alles ruhig ist. Yeah, Freizeit! Naja, also an einem normalen Wochentag ist es bei mir schon so, ich gehe um 7 in die Firma und ich komme abends, ich komm heim, dann ist Essen mit den Kindern, dann ist vielleicht noch, sag jetzt mal, dann ist bisschen Spielen noch in irgendeiner Art und Weise, dann ist die Diskussion vorm Zähneputzen, dann ist die Diskussion nach dem Zähneputzen und dann ist das erste Kind im Bett und das zweite Kind ist halt dann, die braucht halt dann noch ein bisschen irgendwie Betreuung, dann laufe ich noch so eine halbe Stunde hin und her mit der Kleinen, dann kriegt sie nochmal irgendwie was zum Futtern und dann laufe ich nochmal ein bisschen. Und dann ist es halt so, dass du gegen vielleicht 10:30 am Abend das erste Mal dann am Tag irgendwie sagen kannst, so, jetzt kann ich mal ausschließlich irgendwas machen, was ich selber möchte, irgendwie mal ein Buch lesen. Das war bei unseren Müttern auch nie anders, die halt als Hausfrau den ganzen Tag daheim waren. Aber trotzdem ist es natürlich in irgendeiner Art und Weise. Du hast halt jetzt zwei Jobs und wenn du deine Zeit auf zwei Sachen aufteilen musst, kannst du halt dich nicht so optimal, also du kannst nicht so gut sein in beiden Sachen, wie du in einer Sache gut sein kannst. Der Kasus Knaxus an der Sache ist, dass ich die Situation in keinster Art und Weise ändern möchte. Weil also dir gefällt es so, wie es ist? Also die Möglichkeit, die Situation ändern wäre oder würde ja, sag ich jetzt mal, zumindest rückwirkend bedeuten, man hätte sich gar nicht für Kinder entscheiden dürfen. Und was ja früher viele gemacht haben, genau deswegen. Ja, was heute, glaube ich, auch noch in vielen Bereichen viele machen. Und ich würde mich für mich persönlich, ich glaube, aus meinem Gefühl heraus nicht anders entscheiden. Ja. Also ich bin... Es geht doch nicht immer so eine binäre Sache, sondern ich würde einfach gerne auch nur 30 Stunden die Woche arbeiten. Die Frage ist dann immer, na klar, was man gerne möchte, und aber dann ist es natürlich auch immer der Knackpunkt, inwieweit du dir dein Leben dann leisten kannst. Und München ist es natürlich halt sau schwierig. Also du würdest gerne 30 Stunden pro Woche bei gleichem Gehalt arbeiten. Wenn nicht. Oder würdest du auch verzichten? Ja. Aber das ist jetzt nicht proportional, aber. Aber also ich finde das immer sehr bezeichnend, auch in der Stadt hier in München, also wenn man morgens in der U-Bahn ist oder sonst irgendwo, die Leute sind alle extrem angespannt. Das ist einfach, weil der Druck hier wahnsinnig hoch ist, dass du funktionierst, dass du halt genügend Geld ranschaffst, damit du dir das Leben hier leisten kannst. Und das, finde ich, ist in anderen Städten nicht ganz so schlimm. Würde ich jetzt gar nicht unterschreiben, nicht? Ja, weil ich komme öfter mal in kleinere und da ist es irgendwie alles viel entspannter. Ja, das okay, aber wenn ich das jetzt mal mit Frankfurt vergleiche, ist Frankfurt wesentlich stressiger. Aber Frankfurt ist wesentlich stressiger. Ja, gut, okay. Also es gibt wahrscheinlich noch schlimmere Städte in Deutschland. Das möchte ich nicht, also das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Nein, aber wenn du jetzt so durch die City von Ulm radelst oder schon gemütlicher. So, schon entspannter, ja. Je kleiner die Kleinstadt wird, desto langsam ist tatsächlich auch das Leben. Ja, klar, weil die Jobs einfach nicht die Ansprüche haben. Aber da frage ich mich, sind die Leute vielleicht da sogar irgendwie zufrieden? Ne? Ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie zufriedener sind, weil ich sehe halt morgens einfach in die Gesichter der Menschen. Ich schaue mir das oft an. Die meisten starren halt in ihre Smartphones, spielen Candy Crush oder so einen Schrott. Und, aber die Fressen sind meistens gleich. Also du siehst es ihnen an, dass es den meisten irgendwie nicht so gut geht. Es gefällt ihnen. Ich habe da so viel auch drüber nachgedacht während der Alpenüberquerung, weil wenn du da irgendwie Leute siehst, die betreiben halt so eine Almhütte, ja? Genau. Das ist auch ein harter Job, ja? Da geht es morgens um 5 Uhr los, Kühe melken und bis abends irgendwie um 7 liegst du in der Falle. Weil und reich wirst du davon. Und reich wirst du auch nicht, aber ja, vielleicht sind die wirken zumindest viel entspannter und zufriedener als die Leute, die du so in der S-Bahn siehst und als du das vielleicht manchmal auch für dich selbst empfindest. Ja. Ich glaube, ein großer Schritt zur Zufriedenheit ist zum Beispiel, du musst dir mal überlegen, was sind denn die Dinge eigentlich, die ich gerne mache? Ja. Und wenn ich dann Zeit für mich habe, prokrastiniere ich dann mit irgendwie Candy Crush oder so einem Scheiß? Oder mache ich dann wirklich endlich mal die Sachen, die ich gerne mache oder die ich mir irgendwie von mir aus vorgenommen habe? Oder sage ich jedes Mal, ach ja, jetzt habe ich bloß eine halbe Stunde, das rentiert sich jetzt auch nicht, hier mein Modellbahnhaus weiterzubauen oder weiß der Geier was? Ja, ich glaube eben, das ist genau das, der Aspekt. Also jetzt das habe ich bei mir gemerkt, so die letzten 2 Jahre habe ich da auch die Einstellung so ein bisschen geändert, dass ich eben auch mir bewusst ein bisschen mehr Hobbys gesucht habe und bewusst die Zeit, wenn ich dann Zeit für mich habe, die ja bei mir wesentlich größer ist als bei euch, weil ich jetzt noch keine Kinder habe, bewusster lebe, ja, dass ich bewusster Dinge mache und einfach wirklich was tue. Weil ich finde, und das habe ich irgendwann gemerkt, dass es nichts Frustrierendes gibt als irgendwie so einen Sonntag nur mit auf der Couch gammeln zu verbringen. Ja. Klar, das ist auch mal schön, wenn du irgendwie 3 Wochenenden in Folge unterwegs warst und bist einfach tot, dann machst du das auch mal. Aber schön ist was anderes. Ja, das ist ein reiner Entspannungseffekt, weil dein Körper das braucht. Ja, dass du einfach sagst, okay, ich muss einfach mal schlafen und dann ist es okay. Aber du gehst montags nicht mit dem gleichen Gefühl in die Arbeit, mit so einem guten Gefühl, als wenn du den Sonntag irgendwie dann damit verbracht hast, Freunde zu treffen, Sport zu machen, dir irgendwas anzuschauen. Ich kann das mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe früher Wochenenden auf der Couch. Ich eben auch, ja. Klar. Und heute habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich nicht weiß, was ich nachmittags mache. Mhm. Das geht mir ehrlich gesagt nicht so, weil ich habe daheim ungefähr noch so einen Stapel Bücher, die gelesen werden wollen und auf die ich mich eigentlich auch freue, wo ich einfach nicht dazukomme. Und wenn ich da mal am Sonntagnachmittag einfach 3 Stunden Zeit hätte, dann würde ich halt 3 Stunden lang ein Buch lesen. Das ist aber ja auch was getan. Also das ist ja nicht das so. Ist auch was tun, ich meine ja dieses Stumpf. Du bist gut, dich engagiere ich, dich nehme ich mal mit heim zu meiner Frau. Genau. Das erklärst du ihr. Die sagt immer, tu was. Männer, ich würde sagen, wir machen noch ein Bier auf. Letzte. Sieht hübsch aus. Save the best for last, hoffe ich zumindest. Ist Hoppy Dream von der Eisenharzer Brauerei. Hoppy oder was? Hoppy Dream. Eisenharzer Brauhaus Privatbrauerei Anton Rieck aus Argenbühl im Allgäu. Ah, ja. Ist auch ein Indian Pale Ale. 60 Bittereinheiten ist das stärkste. Wir haben 6,9% hier. Mhm. Im dekorativen rosa Logo. Also so ein Likörchen für hinten nach. Genau, gucken wir mal. Es ist ein Bügelverschluss. Aber es ploppt nicht richtig. Nee. Hat nicht geploppt. Ach, das ist ein bisschen enttäuschend. Ach ja, das Ploppen beim Bier öffnen ist wie das Ploppen beim Wein öffnen, das braucht es doch gar nicht. Was? Ja, es gibt doch so Leute, die ziehen so plopp immer den Backen aus dem Weinglas. Das, man muss es nicht machen. Aus dem Weinglas, das ist ja interessant. Aus dem Weinglas. Korken. Ich meinte Flasche. Also ich schneide das Tetrapack immer mit der Schere auf. Ich reiße es mit den Zähnen so auf. Es gibt doch an Weinflaschen gibt es doch so Sollbruchstellen. Oben am Hals. Ja. Das? Ja. Ich habe nie drauf geachtet. Ja, deshalb gibt es doch auch, wenn die manchmal so Champagner aufmachen mit dem Messer, mit dem Schwert. Mit dem Säbel. Ja. Ich habe das bloß mal gehört, du musst eine Büroklammer rumhängen und die heiß machen. Und dann kreierst du damit selber am Hals eine Sollbruchstelle. Dann kannst du den Hals abschlagen. Was man alles machen kann. Oder es gibt ja dieses Ding, dass du es irgendwie mit dem Schuh, wenn du von unten irgendwie dagegen hast, kannst du Ja, dann kannst du. Ja, weil die Flüssigkeit wahrscheinlich dagegen poppt. So, hier, das ist halt so ein bisschen mehr, weil das so eine Halbliterflasche ist. Ja, macht nichts. Na, endlich werden mal hier die großen Biere ausgepackt. Geruch nicht so intensiv? Nee, nicht intensiv. Oder unsere Geschmacksstellen nerven schon ab. Aber es ist wieder naturtrüb, ja? Ja, ja, ungefiltert. Okay, bei mir ist es intensiver, ich habe mich gerade geschneuzt. Zum Wohl. Prost. Jetzt kommt mal wieder was durch. Ui. Auch ganz mild. Na, aber irgendwas. Aber auch bitter ist es schon auch, ne? Ja, aber nicht so bitter. Also das erste war das bitterste irgendwie. Ja, ja, ja, ja. Aber so ein ganz starker Bananengeschmack, finde ich. Finde ich. Umami. Ganz klar Umami. Der Jens, seit er Umami kennt, kann er jetzt irgendeinen Geschmack beschreiben. Was zum Geier ist Umami? Ja, siehst du? Hörst du mal die nächste Zettelwirtschaft-Folge oder die aktuelle? Ja. Also es steht noch dazu, Handwerksbraukunst, handwerklich gebraut, handgefüllt und etikettiert, Hopfen gestopft. Mhm. Und Mund geblasen. Hopfen gestopft? Ja, Hopfen gestopft heißt ja, dass das Fass, in dem das gärt, oder dann ja gärt, wirklich, dass die Lücken dann dazwischen noch mit Hopfen gestopft werden. Und das gibt dann auch nochmal zusätzlichen Hopfengeschmack. Ja? Also so kenne ich es zumindest, so habe ich es verstanden. Das sind so Enten-Hopfen-Stopfleber. Frisst du Sau. Frisst du Sau. So, Männer, so in Summe, was war euer Favorit? Also der Brewdog fand ich nicht so schlecht. Würde ich jetzt, bin nicht sicher, ob ich ihn favorisiere. Also wir hatten den, um es nochmal zu wiederholen, wir hatten den Braukunstkeller aus Odenwald, aus dem Odenwald. Wir hatten den Brewdog aus Schottland. Wir hatten das Kamba aus Bayern, aus wo kommt es her? Hochlingen? Truchtlaching. Und wir haben den Hoppy Dream, also das Eisenharzer Brauhaus. Das Kamba war bei mir, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie an letzter Stelle. Ja, bei mir auch. Irgendwie nicht intensiv genug, um, das ist halt das Gefälligste, um für zwei Bier zu sein, aber auch nicht irgendwie trinkbar genug, um für. Ich mache jetzt mal ein Cuvée. Ein Cuvée. Also für die, die es nicht jetzt sehen können, der Fischi hat gerade zwei Biers zusammengeschüttet. No. Snorgal hat er nein. Snorgal habe ich nein. Die Norgal. Ich glaube, ich bin aber hier schon, also ich fand Kamba am besten. Ja, aber ich mag ja auch nicht so starke Biere. Ja, das war mir zu lieblich. Ja. Also mein Favorit, glaube ich, war der Brewdog. Ja. Er war für ein IPA bitter genug. Ja. Aber ich muss, wir müssen für die nächste Folge, müssen wir wirklich mal den Störtebäcker ans Start bringen. Das ist einfach, das finde ich ein IPA, was so richtig schön, also mir hat bei allen vier dieses Zitrusaroma gefehlt. Mhm. Was ich so eigentlich so an einem IPA so gerne mag. Ja. Ja. Das ist bei allen leider nicht so. Kam nicht raus. Kam nicht raus, ja. Da fällt mir ein, wir wollten ja eigentlich Störtebäcker zum Piratentag trinken. Das haben wir auch nicht gemacht. Nee. Störtebäcker Atlantic Ale. Ich kann mich da immer nur wiederholen. In der Getränkeoase gibt es. Ich war auch kurz davor, es zu kaufen, aber ich dachte, nee, das heben wir nochmal auf. Das machen wir nochmal. Ja, gut, okay. Ja, ja, ja. Die ist gleich bei der Punika-Oase, oder? Ja. Die Punika-Oase. Das war eine Sache, die ich eigentlich schon verdrängt hatte, Wastel. Die Punika-Oase. Punika-Oase. Ja. Gibt es Punika noch? Ja. Für ewige Jugend und Glückseligkeit. Ach nein, das war die Überraschungsreihe. Schau, du musst nämlich gar nicht, du musst gar nicht immer überall alles Gewinn maximieren. Du kannst auch einfach mal einen Tag in der Punika-Oase verbringen. Ja, genau. Ohne schlechtes Gewissen. Ohne schlechtes Gewissen. Ja, ich würde sagen, wir starten mal unser letztes Thema, oder? Ja. Crowdfunding ist das Stichwort. Ich glaube, der Wastel wollte mal hören, wie wir es damit halten. Wie ihr es damit haltet und auch wo ihr zum Beispiel die Unterschiede zu klassischen Spenden seht und auch ob Crowdfunding irgendwo gerade jetzt irgendwie gefühlt der heiße Scheiß ist oder ob das ein tragendes, zukunftsfähiges Modell ist, wo ihr sagt, das gibt es auch in 50 Jahren noch. Bin mir jetzt auch wiederum nicht sicher. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal angerissen in irgendeiner Folge. Also für mich ist der große Unterschied zwischen Crowdfunding und der normalen Spende, dass ich bei einer Spende eben was abgebe an den Verein, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Ja. Und bei dem Crowdfunding ist es ja so, dass in den meisten Fällen du praktisch demjenigen, der was fundet, Geld gibst und dann eine Gegenleistung erwartet. Also dass du sagst, okay, ich gebe dir jetzt Geld, damit du dieses Produkt entwickeln kannst und dafür kriege ich dann aber auch dieses Produkt. Und bei einer Spende sage ich einfach, okay, ich bin von dem überzeugt, was du da tust. Ja. Und deshalb unterstütze ich dich finanziell, erwarte mir da aber eigentlich gar keinen Gegenwert für mich persönlich. Ja, ja, ist richtig. Gut, du kannst in den allermeisten Fällen Spenden vielleicht von der Steuer absetzen. Du kannst vielleicht auch einen Gegenwert erwarten, aber du kriegst ihn, also kriegst ihn nicht persönlich. Richtig, ja, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer. Genau, genau. Ja. Also es ist kein unmittelbarer Kauf in dem Sinne. Beim Crowdfunding tue ich ja letztlich etwas kaufen, wenn es funktioniert. Naja, es gibt schon so, wie man halt bei den gängigen Plattformen, wie man es da kennt, gibt es halt unterschiedliche Angebotsmöglichkeiten. Also du kriegst halt irgendwie angefangen von, du kriegst dann ein T-Shirt, das ist für spendest halt nur $20 oder so. Oder du spendest halt die Hauptsumme, die dann bedeutet, du kriegst damit die erste, einen Teil der Erstserie. Also du finanzierst quasi die Erstserie. Ja, du kriegst ja auch oft dann so Limited Editions und dann kriegst vielleicht noch was extra, ein extra Produkt noch dazu, ja. Und da gibt es dann immer verschiedene Stufen, die du halt investieren kannst. Und dann kriegst du aber eigentlich immer ein Incentive. Selbst wenn du nur $5 spendest, kriegst du zumindest einen Aufkleber oder so einen Schrott. Also irgendwas kriegst du immer. Hat jemand von euch schon mal irgendwas gefundet? Hm. Ich habe jetzt vor kurzem gefundet das Ocean Cleanup Project, die quasi mit so durch die Strömung der Meere fangen die quasi das Plastik, was in den Ozean rumschwimmt, fangen die ein. Ja. Und dagegen die Sachen von, wie du sagst, irgendwie, wenn du ganz wenig irgendwie, dann haben sie dir halt einen persönlichen Gruß geschickt und dann ging es rauf über so ein gravierten Stahlstrohhalm und dann am oberen Ende hast du dann irgendwie mit dem Forschungsschiff mal zu der Station da irgendwie hinfahren dürfen. Da bist du aber dann schon im oberen vierstelligen Bereich gewesen. Wobei das für mich, das zum Beispiel, das wäre jetzt eigentlich eher ein Ding, was mehr in die Richtung Spende für mich geht. Ich sehe halt so dieses klassische Kickstarter-Thema, wo du sagst, hey, ich habe eine mega geile neue Hülle fürs iPhone entwickelt, irgendwie sowas. Ja, und ich brauche Geld, um das in Produktion zu bringen. Ja. Und wenn du mir jetzt hier €50 oder $50 überweist, dann kriegst du nachher von der ersten Serie da was. Ja. Das, was du jetzt ja gemacht hast mit dem Ocean, wie nannte es? Ocean Cleaner Project ist ja dann, eigentlich hat das für mich ja eher dann so einen ideellen Gegenwert. Ja. Also du machst, ich denke mal, du hast es gemacht, Wastel, weil du einfach das Projekt gut findest und das nicht war eine ideelle Sache. Und nicht, weil du da mal mit dem Schiff handelst oder irgendeinen Strohhalm haben willst oder irgendwas. Ja. Aber es gibt jetzt mehr und mehr solche Themen, also so Social-Themen, die sich auf den Crowdfunding-Plattformen tummeln, weil sie gemerkt haben, dass das halt eine gute Plattform ist, um sein Projekt halt finanzieren zu können, über was halt über die klassischen Spenden schwieriger ist zu kommunizieren, weil du halt dich irgendwo hinstellen musst und Aufmerksamkeit generieren musst. Und dafür sind diese Plattformen ganz gut. Aber solche Projekte könnten durchaus natürlich über reine Spenden auch funktionieren. Ja, wenn wir jetzt über das Thema Crowdfunding und Spenden sprechen, dann ist ja auch ganz schnell irgendwie Flatter ein Thema. Ja. Flattert uns. Ja. Flattert uns. Wo eben, und das ist ja ganz klarer Spendencharakter, ja. Ja. Da will ich ja einfach etwas, was ich gut finde, sei es ein Podcast, sei es ein Blog, sei es ein Podcast. Wobei, die Leute kriegen ja was zurück. Hochwertige Unterhaltung von netten Typen. Oder sowas. Oder von uns. Oder von uns. Wenn es schlecht läuft, dann über uns. Habt ihr schon, also der Wastel hat hier dieses Ocean Cleanup gecrowdfundet. Habt ihr schon irgendwie was? Wenn ich ehrlich bin, noch nicht. Ich auch nicht. Okay. Ich tummel mich da öfter mal und schaue mir das an, was da so gibt. Aber ich habe noch nie irgendwas, also es ist wirklich gefundet. Okay. Also ich bin schon zweimal richtig reingefallen. Das eine war einfach ein Scheiß. Das war nämlich eine iPhone-Hülle. Ja. Und warum war es scheiße? Weil die einfach Dreck war. Okay. Die ist, glaube ich, nach 2 Wochen irgendwie gebrochen. Mhm. Das war mein erstes, glaube ich, was ich gemacht habe. Dann habe ich beim, wie hieß das Ding nochmal? Glyph, genau, habe ich mitgefundet. Das war, glaube ich, das erste, was ich gemacht habe. Ist das dieser Stift? Nee, der Glyph ist so ein iPhone-Ständer. Ah ja. Wo du... Ja, keine Ahnung, schwer zu erklären. Also ist eher alles so Gadget. Tech-Gadget. Also. Dann habe ich damals hier dieses Play Me I'm Yours gemacht vom Andy Wagner hier in München. Das ist halt auch eher ein Social-Projekt. Ja, da habe ich aber eigentlich gehofft, dass ich ein T-Shirt bekomme. Und jetzt hast du noch ein Klavier. Was ist es gab keine T-Shirts. Ah, er hat dann darum gebeten. Was wäre da drauf gestanden? Play me, I'm yours, oder was? Exakt. Ja. Damit wärst du mal abends weggegangen. Okay. Das weiß ich noch nicht. Also auf jeden Fall hat er halt dann seine Bäcker darum gebeten, darauf zu verzichten, weil, also es sieht jetzt so aus, als ob die da ernsthaft am Verlust sind und dann müsste er selber dafür einspringen. Da habe ich gesagt, komm, hier, behalte das Stecken. Ja, wie gesagt, das ist ja auch eher eine Social-Sache. Ja. Da finde ich das doch in Ordnung, dass die Leute eigentlich nichts dann dafür kriegen, sondern eigentlich nur den ideellen Wert quasi wie eine Spende verteilt haben. Dann habe ich, glaube ich, noch einen Film gebackt bei Kickstarter, eine Doku. Dann habe ich noch, das ist noch ausstehend, richtig? Das müsste jetzt demnächst kommen, eine Puppe. Für die Emilia. Für die Emilia, genau. Und zwar eine Puppe nach korrekten, durchschnittlichen, weiblichen Proportionen. Also so eine Barbie-Puppe, nicht so eine Stoff. Nee, genau. Also Barbie-Puppe halt, zum Anziehen und Ausziehen und Spielen und. Ja. War ja witzig. Genau, mit korrekten Proportionen halt. Also machen sie 60-90 oder was? 60-90-60 eher. Jetzt müssen wir uns wieder was anhören, ja? Das müssen wir rausschneiden. Naja, unser Sex. Nein. Ach, wir sind doch nicht sexistisch. Und du hast zumindest nicht Neger gesagt. Das Wort habe ich heute noch gar nicht gehört, so richtig. Aber das ist das Gute am Podcast, ja. Naja, und dann klar natürlich halt diese. Also ich spende halt viel, gerade in diesem Podcasting-Umfeld. Flatter und hier jetzt die Post-Production-Software, also Podlove, also diese Software eigentlich zum Veröffentlichen. Da habe ich halt, keine Ahnung, bestimmt auch schon 50 Euro reingesteckt und Auphonic kostet mittlerweile, ja, aber das ist eigentlich kein Crowdfunding mehr. Richtig. Aber der Punkt ist ja der, jetzt haben wir hauptsächlich, sage ich mal, über Startups gesprochen, also wo du, sage ich mal, irgendwie den kleinen Mann unterstützt oder das kleine Unternehmen. Aber wir sehen ja jetzt auch, dass das auch für die große Filmindustrie. Du warst ja gestern in einem Film. Ich war gestern in Wish I Was Here. Vorgestern. Vom Zack Braff. Von Zack Braff. Der gecrowdfundete Film, ja. So. Ich habe aber regulär im Kino dafür bezahlt. Ja, aber also zum Beispiel da weiß ich gar nicht, was ist denn damit verbunden, wenn du das, war das auch bei Kickstarter, oder? Mhm. Ja. Was hat denn derjenige, der das gebackt hat, bekommen? Kriegt das der kommt, dann das kommt ja immer auf die Summe, auf die Summe drauf an. Aber also ich kenne Leute, der Mapp zum Beispiel, der war glaube ich in Berlin bei der Premiere dabei. London. Nee, ich glaube der Mapp war in Berlin und der Timo Hetzel, also hier bei Alex und so, und der Alex, die waren in London bei der Premiere. Also die haben bestimmt einen dreistelligen Betrag dafür bezahlt. Also nur allein, um überhaupt an der Premiere den Film sehen zu dürfen. Mhm. An der Premiere. Ja. Und da hast du noch nicht. Nix Flug oder Hotel in London, ja. Und schon verrückt. Ja, aber das ist ja das Interessante zu sehen, dass also auch heute so, also mittlerweile Künstler, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne, das nutzen, um eine gewisse Unabhängigkeit von großen Filmstudios zu erreichen, einfach zu sagen, ich kann jetzt hier mich künstlerisch verwirklichen und braucht dafür nicht mehr den Film, die Filmproduktionsfirma, sondern kriegt mein Geld von meinen Fans, ja. Ich sag mal, in der Musikindustrie ist das ja schon schneller möglich, weil einfach das Geld, was du zunächst mal investieren musst, um eine Platte aufzunehmen, ist natürlich im Normalfall, würde ich jetzt mal annehmen, deutlich geringer als das, was du brauchst, um einen professionellen Film zu drehen. Und weil du da einfach schon mal einen Cast brauchst und vielleicht will nicht jeder für umsonst das machen. Ja. Und das finde ich eigentlich ein interessantes Medium, dass du sehr spezifisch auf eine Zielgruppe eben deine Fans in das auslegen kannst. Mhm. Ja. Wäre mir persönlich aber ehrlich gesagt zu wenig. Also ich habe irgendwie, darum auch bei mir dieses Ocean Cleanup Project, ich habe eher irgendwie das Gefühl, dass ich nicht in irgendeiner Art und Weise mein Geld irgendwo hinspenden möchte oder crowdfunden, wie auch immer du es nennen willst, wo, sag ich mal, irgendwie vielleicht ein besonderes Gadget wie eine iPhone-Hülle oder was entwickelt wird, sondern irgendwas, wo ich das Gefühl habe, da wird auch was in Anführungszeichen, sagen wir mal, Vernünftiges gemacht. Also irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt eine Spende ist für die Sternstunden, wo Kinderheime in Rumänien finanziert werden oder ob das jetzt sag jetzt mal, für ein Brunnenprojekt in Malawi oder sowas. Aber irgendwas, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da tue ich auch irgendwo was Gutes damit. Ja, ja. Aber das kann halt auch mit Spenden funktionieren, ganz gut, finde ich. Also das klassische Crowdfunding kommt ja eigentlich daher, es ist eher so eine, aus so einer Techie-Richtung. Da geht es darum, dass Leute ihre abgefahrenen Ideen versuchen zu verwirklichen oder unbedingt verwirklichen wollen, was sie normalerweise niemals schaffen würden, weil du müsstest da zu irgendeiner Firma hingehen, die sofort sagt, dafür gibt es keinen Markt oder sowas. Ja, also du könntest selber gar nicht kein Geld, ja. Du kriegst einfach, und von der Bank kriegst du sowieso kein Geld für sowas. Und deswegen finden die über so eine Plattform genügend Leute, die sagen, das ist ein geiles Produkt, das würde ich gern haben. Das gibt es nämlich nicht. Und deswegen zahle ich dir dafür jetzt $300 und ich krieg dann das erste dafür. Den ultimativen Kartoffelsalat. Ja, aber der Punkt für mich ist, Wassel, weißt du, das eine schließt ja das andere nicht aus, nee, sondern ich denke, das sind zwei ganz parallele Dinge. Ja, das eine ist, ich will was erwerben und das andere ist halt, ich will was sozusagen. Um Gottes Willen, was unterstützen. Ja. Ich will das auch nicht verteufeln. Ich habe bloß meine persönliche Position da irgendwie. Ja, ja. Also das heißt, du würdest nichts crowdfunden in dem Sinne, dass du da irgendwie was unterstützt, um danach ein Produkt rauszubekommen. Da würdest du sagen, da warte ich, bis das wirklich am Markt ist, nee, kaufst dann, wenn ich es wirklich haben will. Das würde ich so nicht sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwer ein Produkt im offiziellen Markt nicht finanziert bekommen könnte, das mit, sag jetzt mal, das bei mir am Balkon Sonnenstrom und Wind gleichzeitig rausfiltert und damit, sag jetzt mal, mein CO2-Footprint um 30% senkt. Verrat nicht deine ganzen Ideen. Ja. Da muss man aufpassen. Ja. Nee, aber dann, wenn ich da, sag jetzt mal, wenn ich das finanzieren würde und dafür kriege ich dann das Ding als Erster oder was, dann würde ich das wahrscheinlich machen, aber nicht für eine iPhone-Hülle irgendwie. Also nicht ich persönlich. Ich verteufel niemanden, der das tut. Und wenn irgendwer sagt, das ist der heiße Scheiß und das hat die Welt gebraucht, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ja, aber man sieht es halt irgendwie, dass es, ich meine, eins der ersten Kickstarter-Themen, das total eingeschlagen hat, war halt diese Pebble-Uhr. Die wollten, glaube ich, nur $100,000 haben, aber im Endeffekt dann mehrere Millionen bekommen in Funding. Und die hätten ihre Uhr normalerweise niemals herstellen können und keine Firma hatte Bock da drauf. Und im Nachhinein, also ich finde es weder ein geiles Produkt, den ganzen, ich finde es auch nicht sinnvoll, aber man sieht, dass irgendwie 5 Jahre später hat Samsung so einen Scheiß gemacht, jetzt hat Apple so einen Scheiß gemacht, offensichtlich haben die gesehen, ah ja, es gibt doch Leute, die sowas gut finden, also machen wir es auch auf einmal. Und da siehst du halt, da tut sich dann schon, oder das ist halt schon eine sinnvolle Option für Ideen, die über große Firmen einfach nicht realisiert werden würden. Wir haben herausgefunden, dass die 14- bis 18-jährigen US-amerikanischen Mädchen mit dem Zeugel gut können. Und nachdem die jetzt sagen, wo die Reise hingeht. Ja, ich glaube halt einfach, dass du da eine ganz große Vielfalt irgendwie erhältst. Ja, weil früher halt einfach, guck mal, wer sind die Entscheider, wenn es ums Geld geht, dass du Geld bekommst? Das sind meistens irgendwie Leute, die eine Generation 40 plus sind, ja. So, und dass denen dann häufig der Bezug zu einem innovativen Produkt fehlt und da einfach nicht die Weitsicht haben, hey, das ist was, ja, das führt halt dazu, dass dann viele Produkte einfach niemals realisiert werden. Und jetzt sagst du halt einfach, okay, ich bin davon überzeugt, dass das eine geile Idee ist. Wenn du Glück hast, sehen das ein paar Leute mehr so. Vielleicht, wenn es eine scheiße Idee ist, dann kriegst du ja auch kein Geld. Eben. Ja? Also es ist ja nicht so, dass auf einmal jeder gefundet wird. Und, ja? Und eigentlich ist das auch ziemlich geil, weil das nämlich, das ist so ein bisschen so ein Lean-Startup-Charakter, weil das bedeutet, ich teste meine Idee und du siehst gar klipp und klar, ist es ein Markt oder ist es kein Markt? Ohne dass irgendwie, weil sonst kannst du halt irgendwie bei einer Firma sitzt du dann rum und dann machst erstmal ein Jahr lang eine Planung und sagst, machst halt irgendwie einen ganzen Kram und da siehst du sofort, gibt es dafür einen Markt oder nicht? Und dann kannst du es umsetzen oder lässt es bleiben. Das ist eigentlich nicht so schlecht, weil ansonsten wird wahnsinnig viel immer rumentwickelt und es wird auf irgendwas wird hingearbeitet, um dann danach zu sehen, dass das Produkt eigentlich floppt. Oder du schmeißt eigentlich viel mehr Geld raus für Entwicklung, weil du nachbessern musst, um es wieder marktgerecht anzupassen. Und da siehst du eigentlich recht schnell. Ist Schrott für die iPhone-Hülle. Ja. Vom Fisch. Ja, klar, ja. Natürlich. So. Die wird hat sich auch nicht durchgesetzt. Die wird es wahrscheinlich auch nicht mehr am Markt geben, oder? Nee. Ich habe nicht mehr hinterher recherchiert. Aber ja, aber ist von auszugehen. Ich habe sie noch nirgendwo gesehen, sagen wir es mal so. Ja. Aber das finde ich eigentlich nicht so schlecht, weil das halt recht direkt ist. Ja. Und du kannst halt. Und das Gute ist auch als Produzent, du hast, also du bist halt abhängig von 1000 Leuten. Genau. Ja, also dir muss nicht einer kündigen, ja, sondern wenn dir einer von den 1000 kündigt, mei, dann fehlen dir halt irgendwie 10, 15, wenn es eine große ist, vielleicht auch mal 100 Euro. Ja. Ja. Aber wenn du jetzt halt von einem abhängig bist, ja, von ja, einer Bank, von einem Finanzier, von ja, einem Angestelltenverhältnis, so, wenn du dem halt irgendwie auf den Sack gehst oder irgendwas nicht passt, wie der sich das vorstellt, dann war es das halt. Ja, ja. Und wenn du halt irgendwie 1000 Leute hinter dir hast, hast du halt einfach diese Risikostreuung. Ja. Aber wenn das Ding, wenn es halt floppt, dann ist die Kohle halt weg. Und das hast du jetzt, sag jetzt mal, wenn du irgendwie, aber, weiß ich nicht. Ja gut, aber das muss, also ja, das aber ist du so. Siehst ja, aber das bei Spenden aber im Normalfall nee, eher nicht so. Nee, aber der Vorteil ist ja, es floppt ja wenig, also dadurch, dass es ja dann schon genügend Leute gibt, die es gut finden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es floppt, eher gering, es sei denn, sie kriegen es technisch nicht richtig gelöst, wie deine iPhone-Hülle. Ja. Die ist halt dann einfach Mist gewesen, weil die Leute halt ja, das nicht richtig umgesetzt mhm, haben. Ja. Aber diese Pebble-Uhr funktioniert ja theoretisch. Ich finde jetzt dieses generelle Konzept Produkt finde ich nicht gut, genau. Mhm. Egal, wer es herstellt. Aber da siehst du ja, dass es funktioniert. Weil genügend Leute gesagt haben, das ist saugut, ich kaufe das auch, ich will das haben. Beißen wir uns eigentlich gegenseitig in den Arsch, wenn in zwei Jahren jeder mit so einer Apple Watch rumläuft, weil dies einfach das total geile Gadget ist? Weiß ich nicht. Ich meine, man wird ja älter und es gibt Generationen, die finden Produkte gut und es gibt Generationen, die finden Produkte einfach nicht mehr gut. Ich meine, meine Oma. Ab 35 habe ich gehört, findet man grundsätzlich alles neue Scheiße. Nee, ich finde neue Sachen meistens. Wir haben nicht mehr so viel Zeit dort. Ich finde aber neue Sachen nicht generell scheiße, sondern, aber ich denke mir halt oft, brauche ich das persönlich in meinem Lebensumfeld, so wie ich halt bin. Und, ja, den, ja, und der verändert sich ja ständig. Und je älter man wird, brauche ich oder nehme ich halt auf andere Sachen Wert. Sehr differenziert, ja. Ja, ist ja mhm, so. Ja, ja, dann, nee, stimmt schon. Und als Kind ist es oder als Jugendlicher findest du halt eher schneller Sachen cool oder geil oder da schneller geht's begeistern. Auch, ja. Und du brauchst halt irgendwie, du nimmst ja viel mehr Lifestyle an oder sowas. Wenn das ja, deine Kumpels haben, wie ein Tell Me oder ein Skype damals. Ja, ja. Tell Me. Geil. Ja. Tell Me, kennst du nicht? Kennst du nicht? Diese Pager damals. Hatte ja jeder bei uns. Jeder hatte so einen Schrott. Ich hatte so einen Stapel an Karten ja, und da stand immer die Telefonnummer dann drauf, wo du dann pagen. Kennst du nicht? Da schau an. Aber dir sind diese Pager schon ein Begriff. Ja, ja. Ja, Tell Me hieß es. Es gab da Skype. Hast du von der Telefonzelle aus zum Beispiel angerufen und ja, hast auf genau, eine Mailbox was draufgesprochen, die das in einer Textnachricht umgesetzt und jemand zugeschickt hat. Vor Handys. Du hast quasi so einen SMS-Messenger gehabt, genau, der nur eine Nachricht, die jemand anders aufs Band irgendwo gesprochen hat. Ich schätze mal, Quicks hieß doch der andere. Quicks, ne? Ja. Quicks, Tell Me und Skype gab es. Es gab drei Anbieter. Skype? Nee, Skoll. Goal. Ja, Goal irgendwie so. Und das hattet ihr. Ich dachte, das sind immer nur so Feuerwehrleute und sowas. Ja, genau. Die haben damit angefangen, allerdings schon in den 80ern. Ja, ja, ja, genau. Das war noch bevor du Nerd warst. Aber die konnten nur piepen. Die haben keine Nachricht verschickt. Und da war jetzt hier auch so eine Nachricht. Mhm. Was war da drin? Ein GSM-Modul oder was? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die waren auch, sobald die Handys dann rauskamen, waren die sofort tot. Ist ja klar. Aber keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ich nehme mal an, dass das tatsächlich GSM war. Das ja, war schon irgendein SMS. Ja. Vermutlich. Wie auch immer. Aber lustig. Ja, und hat es jetzt Zukunft, das Crowdfunding? Also, ich glaube schon. Denke auch, ja. Ich meine, mit Zukunft spreche ich jetzt nicht von 5 Jahren. Ich spreche von wirklich einer längerfristigen Geschichte. Ja, das glaube ich schon auch, ja. Ich glaube, weil die Transaktionskosten einfach sehr, sehr gering sind. Ja. Also es kostet dich einfach nicht viel, Leute zu finden, die potenziell sich für dein Produkt interessieren. Ganz genau. Letztlich und ist ja nichts anderes als früher. Was hat denn früher jemand gemacht, der eine innovative Idee hat? Der ist von Haustür zu Haustür gegangen oder im Freundeskreis und hat gefragt, hier Leute, guck mal, ich habe eine geile Idee, wollt ihr mich da nicht finanziell bei unterstützen? Ja. Und das stellst du jetzt einfach über die Medien, Internet etc. einfach auf eine breitere Basis ja, und hast eine viel größere Community, die du ansprechen kannst. Genau. Aber die Grundidee zu sagen, ich gehe hausieren mit einer Idee, die ich super finde oder mit einem Produkt, ja, was ich entwickelt habe, das ist ja dieses Jahr Jahrhunderte alt. Ja. Es ist einfach nur eine größere Basis, die du ja, ansprechen kannst, ja. Und eigentlich auch ein Vorteil, weil dass eine Bank natürlich sagt, ich habe keinen Bock, da eine Million in deine Idee zu stecken, weil wenn du das nicht packst, dann ist es weg. Mhm. Aber es ist einfacher, 10.000 Leute, die 100 Euro geben. Genau, das ja, ist einfacher zu finden, weltweit. Ja. Ja. Und dann für den Einzelnen ist das Risiko deutlich geringer, was zu verlieren. Weil das, was er verliert, sagt, da kann ich verschmerzen. Weil wochenends versaufe ich das auch mal, ja. Und ist immer noch eine gute Story wert. Ist immer noch eine gute Story wert, ganz genau. Insofern, glaube ich, ist das auch absolut auch zukunftsfähig. Letztlich so ein bisschen das Prinzip, es kann jetzt auch sein, dass ich Kaffee erzähle, aber hat nicht einer den Friedensnobelpreis vor ein paar Jahren bekommen? Ja, Grameenbank. Der da diese Mini-Kredits in Indien realisiert hat. Ja. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ja, also ja aber andersrum. Ja, ja, ich weiß, aber also von daher, ich denke, das Konzept ist halt einfach jetzt auch wieder, wie bei so vielen Dingen, ein uraltes Konzept ja. wird durch das Medium Internet einfach vereinfacht. Genau. Ich finde es halt nur, sag ich jetzt mal, schwierig, das Ganze auf einem, na, wie soll ich denn sagen, auf einem gewissen Niveau zu halten, weil wenn da so Sachen sind wie ich will den ultimativen Kartoffelsalat zusammenbauen, dann driftet halt der eigentlich gute Gedanke, der hinter dem ganzen Ding ist, irgendwie total ins Lächeln. Aber das ist das Schöne, wenn du eine große Masse hast, verschwindet es, weil die Masse selektiert ist. Also das System filtert das aus, weil wenn es keinen interessiert, erscheint es nirgendwo und keiner kann sich damit oder keiner beschäftigt sich näher damit. Das ist ja wie immer, wenn du eine Plattform hast, kommen halt auch viele Idioten, die da aufspringen wollen und mit irgendeinem Schwachsinn Geld verdienen. Das ist nicht so idiotisch, das ist die Kartoffelsalat, aber auch eine geile Sache. Das kannst du einmal bringen und dann ist das mach cool mal, und dann machst du das. Das ist wie der Typ damals. Kickstarter, the best potato salad of the world. Ja, da schau her. Der wollte anfänglich $10 haben, weil er sich einen Kartoffelsalat bauen will. Mhm. Also. Wie sagt man, kochen? Neues Rezept entwickeln will. Nee, einfach nur, wir haben mir noch nie einen Kartoffelsalat gemacht, will mal einen machen. Braucht dafür $10. Ja. Und das fanden halt dann irgendwie 30 Leute gut und plötzlich hat er irgendwie, keine Ahnung, $70 dabei gehabt. Und dann gab es halt irgendwie Stretched Goal. Ich mache für jeden, der mir nochmal $5 zugibt, irgendwie 2 Kartoffelsalate. Ja, ich meine, das ist halt mal lustig, aber das ist, wenn es einmal gemacht wurde, dann ist es halt auch durch. So ist das Internet. Das wird der Typ, der die einzelnen Pixel als Werbung von diesem Bild verkauft hat. Und ja, ja. Ich glaube, $1 million oder was? 1 Million Pixel Website. Irgendwie so, ja. Ja. Ein Pixel, $1. Ja. Das war in den Frühzeiten des Internets, da warst du noch nicht am Start. Naja, das will ich immer auch für ein Gerücht halten. Wann war das denn? Vor 94 oder was? Das ja, das muss so 96, 97. Da hast du unter Netz noch dein Schmetterlingsnetz. Da war ich schon noch verstanden, wo du bei den Eltern noch im Garten bist. Da waren wir schon lange im Internet, ja. Wir sind schon lange im Internet. Das ist schon fast 20 Jahre im Internet unterwegs. Wir sind alt. Ja, wir sind alt. Und deshalb müssen wir jetzt Schluss machen. Müssen wir auch langsam Schluss machen. Der Kai muss noch eine Pause. Die anderen müssen zu ihren Computern, Familien. genau, dann würde ich sagen, es war mir eine Freude, endlich mal alle an einem Tisch Es macht sehr, sehr viel Spaß. Das sollten wir mindestens einmal im Jahr machen. Das nächste Mal vielleicht ohne Tonschwierigkeiten, dann kann ich mich ein bisschen entspannen. Ja, wir lernen ja dazu bekanntlich. Ja, genau, wir lernen dazu und gucken wir mal, was hinterher dabei rausfällt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Servus. Ciao.